In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings! Hier bei Dieter, der Podcast. Für gute Laune. Für die ganze Familie, meinst du? Naja, das möchte ich nochmal in Frage stellen. Hat sich für mich gerade ein bisschen anders dargestellt hier zu Hause. Aber du, gut. Ich habe mit deiner Tochter gerade schön Geburtstagslieder gesungen. Der Pocho hat sich ein bisschen angehört wie ein Sittenverbrecher, wie so ein Sittenstrolch. Und ich habe meine Position als Herbergsvater voll ausgelebt. Cool. Ich ja. Und ich finde, dieser Podcast heute steht unter dem Stern Dieter Unplugged. Ich habe kurz vorweg, damit es nicht wieder heißt hier, der interessiert sich nicht für die ganze Materie. Ich habe die Zusammenfassung von Juve gesehen und das 6-2 Zusammenfassungsspiel von Leverkusen, wo ich den Gegner nicht weiß, aber das habe ich auch gesehen. Gut. Ich meine, da bist du schon mal besser vorbereitet als das würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall mehr vorbereitet als so manch anderer Podcast. Als letzte Woche, wollte ich sagen. Tja, los ging es ja mit einem 3-1 der Freiburger, die Gladbacher geschlagen haben. Pocho. Kann ich mich nicht dran erinnern. Was ist da genau vorgefallen? Du musst das ja so sehen. In Gladbach ist das so, bei Vereinen, die mit Burg enden, holen wir grundsätzlich nichts. Da kann man eine ganz lange Aufzählung machen. Augsburg, Freiburg, fertig. Wolfsburg? Ja gut, da holen wir ja schon mal was zwischen. Hamburg? Die sind nicht mehr erstklassig. Lüneburg? Gab's aber mal. Ja. Ja, gab's mal. Aber ich lebe ja nicht in der Vergangenheit. Nee, was war da los? Keine Ahnung. Ich finde das den richtigen Zeitpunkt. Ich finde das genau den richtigen Zeitpunkt. Vielleicht war der sogar taktisch eingestreut, diese ja. Niederlage. Ne, man doch, muss das jetzt sagen, gut vorstellen. Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass die einkalkuliert war. Das war einfach eine Niederlage, die zur Weiterentwicklung der Mannschaft eminent wichtig war. Oder? Ja, nicht nur das, sondern nicht nur zur Weiterentwicklung der Mannschaft, sondern ich würde fast sagen, zur Vollendung des homogenen Zustands der Mannschaft. Ja. Ihr habt doch gar keine Power mehr gehabt in der zweiten Halbzeit. Was war denn da los? Konditionstechnisch reicht's nur für eine Halbzeit in Freiburg? Ja, das kommt eher daher, wenn du freitagsabends spielst, die waren donnerstags ist immer Borussentag in der Disco in der Ortsansässigen und da kriegen die zwei Getränke zum Preis von einem. Und da Jan Sommer dann so viel Milch getrunken hat, dass er gar nicht mehr nach vorne gucken kann, daher entsteht dann auch sowas wie das 3-1 zum Beispiel. Oder das 1-0. Das auch. Da ist er ja geflogen, der Jan. Da hätte er sich gewünscht, dass er nochmal 20 Zentimeter kleiner ist, als er eh schon ist. Der ist eher klein, ja, aber ein hübscher. Torwart, ja. Ist ein hübscher. Ist ein hübscher. Also, wie gesagt, ich glaube, dass das so morgens ist auf der Geschäftsstelle von Borussia, wie damals halt in der Coca-Cola Light-Werbung. Glaube ich wirklich, dass das so ist. Dass die da alle auf den Jan warten und sich dann die Dose aufmachen, während er sich die aufmacht und sich so den Tropfen, um nochmal Paysex-Pocho, der auch gerade im Chat genannt worden ist, nochmal um den Tropfen so von der Unterlippe zu pitchen. Mhm. Ja, aber trotzdem muss ich hier mal kurz nochmal nachhaken. Es ist ja schon ein bisschen ärgerlich, dass ausgerechnet jetzt, wo es die Möglichkeit gäbe, sich vor den Bayern zu positionieren, alle, die so ein bisschen in den letzten Wochen gut gespielt haben, an dem Wochenende irgendwie verkackt haben. Bis auf Dortmund. Das muss man auch sagen. Die haben es irgendwie wieder hinbekommen. Was heißt, die haben eigentlich auch verkackt. Die haben ja nur Unentschieden gespielt. Aber ich hätte mich schon gefreut, wenn Bremen und Gladbach die beiden Spiele gewonnen hätte. Hätte Fahrradkette. Du hast ja groß getönt. Ich bin beim ganz falschen Spieltag. Du hast ja groß getönt, als ich gelesen habe, dass Bayern gewonnen hat und wir Zweiter sind. Hast du gesagt, nur noch bis Sonntagnachmittag, da gewinnt Bremen. Ja, da habe ich noch nicht mal gewusst, gegen wen die spielen. Das war einfach nur so ein, weil ich es dir nicht gönne. Ich gönne dir auch mal so eine richtige Krise. Ja, ich hoffe ja auch, dass durch die mintgrünen Trikots irgendwie jetzt... Das habe ich mitbekommen, ja. Ne? Also, dass durch die mintgrünen Trikots, die überhaupt meiner Meinung nach nicht mintgrün sind. Sondern Pastell. Ja, oder es so. Es ist ein leichter Pastellton. Es ist eher bläulich. Also gräulich? Behindert ist die Farbe, die du siehst. Natürlich. Blö. Das sieht doch total. Also, ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, was soll denn der Mist? Das habe ich mich schon gefragt, als Madrid damit angefangen hat, mit diesen Kasper-Farben. Was soll denn das? Warum machen die das? Ich glaube, das liegt am Ausrüster, oder? Der entscheidet das doch, oder? Ja, gut, ja. Aber wenn Bayern München sagt, wir wollen keine mintgrünen Trikots, dann wird es wahrscheinlich auch keine geben. Was spricht denn gegen ein mintgrünes Trikot? Meine das sieht Fresse. Einfach bescheuert aus. Und da geht es ja darum, dass ihr, wann habt ihr denn jemals in eurer Vereinshistorie mintgrüne Trikots gehabt? Für was steht denn das mintgrün? Für Uli Hoeneß verfaulten Zahn oder was? Nein, was soll das steht für... Na? Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, für die Weltoffenheit, die man auch auf dem Kar gemerkt hat. Genau, für die Hoffnung. Dann müsste es ganz braun sein bei euch auf dem Trikot. Also Bayern halt. Das Mintgrün steht für die, es ist ja ein Pastellgrün. Und deswegen ist mir auch nichts eingefallen. Aber wenn du sagst, wofür steht denn das Pastellgrün? Ja, da fällt mir gleich vieles ein, womit man den FC Bayern verbindet. Ja. Offenen, weiten Wäldern. Mhm. Nee, also ich habe Freude und Freundlichkeit. Freude und Freundlichkeit. Das ist ich finde, so ein Trikot muss schon auch ein Stück weit irgendwie was mit dem Verein zu tun haben. Also mir gefällt es sehr gut, wie das zum Beispiel Stuttgart gemacht hat, dass man sagt, Gott, okay, unser drittes Auswärtstrikot trägt die Stadtfarben von der Stadt Stuttgart und dann noch als kleines Gimmick dieses Pferd. Wasserzeichen, also dieses Rössle als Wasserzeichen. Das Rössle ist natürlich einfach schon ziemlich gut, muss man ganz ehrlich sagen. So, das stimmt. Jetzt von München, wie sieht denn da das Landeswappen, das Stadtwappen aus von München? So, gucken wir uns mal an. München. Ich würde sagen, das ist blau-weiß. Ne? Und rosa Teddybär ist das. Ich glaube, das ist noch schlechter, wenn man das in München als FC Bayern trägt, wenn man da blau-weiß trägt. Nee, das tatsächlich ist keine Option, blau-weiß zu nehmen. Das ist so ein Mönch. Tatsächlich ist das ein Mönch. Mit einem Bier in der Hand. Der hat so ein rotes Buch in der Hand. Das könnte die Bibel sein. Und dann halt mit so einem albernen Gewand. Das ist das Wappen der Landeshauptstadt München. Das Uli Hoeneß eventuell? Zu dünn. Der da auf dem Wappen ist? Oh, das wäre schön, ne? Wenn man Uli Hoeneß so als Martin Luther verkleiden würde. Ganz rot. Das wäre schön, ja. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gefragt? Also mittlerweile bin ich mir sicher. Ich wollte es eigentlich für später aufheben, aber ich hau's jetzt raus. Ich habe einen riesen, also den Gag des Jahrtausends aufgedeckt, glaube ich. Ich habe auch einen super Gag, habe ich. Und zwar, ich habe keinen super Gag, sondern ich habe den Gag des Jahrtausends aufgedeckt. Jetzt stellt euch mal Uli Hoeneß vor. Ja. Der hat ja, sag mal, so als besondere Merkmale seine rote Birne. Ja. Und dicken Bauch und dicken Strafkatalog. Der ist nicht mal so wichtig, aber die Frisur ist sehr markant und diese rote Gesichtsfarbe. Die Anführungszeichen haben wir gesehen bei der Frisur, ja. Ja. Ja. Und ich weiß, warum das so ist, weil der als Nebenberuf hat er nämlich Präsident von den USA. Wenn du mal genau hinguckst, siehst du, dass der sich immer abschminkt. Der schminkt sich immer ab. Deswegen ist der so rot. Und natürlich mit der Perücke, das geht ruckzuck. Aber da sollten nicht so viel Haare sein, die man wegkämmen muss. Deswegen die alberne Frisur. Das ist praktisch ein und dieselbe Person. Donald Trump und Uli Hoeneß. Habt ihr das gesehen, wo der Donald den das Flugzeug betreten hat mit dem Schirm? Ja, super. Ganz den Gag nicht verstanden. Naja, der Gag war, weil diese Situation einfach alles über diesen Menschen ausgesagt hat. Dass der Schirm da liegen ist? Er ist zu dümmlich, um zu raffen, dass der Schirm von der Breite nicht durch diese Flugzeugtür passt. Exakt. So, und er ist zu überheblich, den mitzunehmen oder sich anzustrengen, diesen Schirm zuzumachen. Genau. Und lässt ihn halt liegen. Und lässt ihn einfach liegen. Ja, vielleicht darf er nichts mit ins Flugzeug nehmen. So ist ja sein Flugzeug. So ein Quatsch. Das ist überhaupt nicht sein Flugzeug, Pocho. Das ist nur geliehen. Solange die Bürger ihn tolerieren, solange darf er da mitfliegen, da kann nicht jeder alles mit reinnehmen. Die südamerikanischen Invasoren, so hat er sie ja genannt, die 5.000 oder waren es 5 Millionen Invasoren, die da kommen, die können direkt wieder umdrehen, hat auch Mike Pence gesagt. Meine Meinung! Das ist also nicht zu ertragen. Invasoren sind es, 5.000 Invasoren, das Land kannst du im Prinzip zumachen. Das geht mir am Arsch vorbei. Das kannst du zumachen. Aber das mit diesem Schirm, da habe ich wirklich den Gag nicht verstanden, das ging ja voll durch die Decke. Das war ja nicht nur ein Gag, das war doch ein Sinnbild für den ganzen Menschen. Das geht mir aber, also mittlerweile habe ich das Gefühl, dass mich das vielleicht auch überhaupt nicht mehr interessiert, weil ich gefühlt schon alles von diesem Menschen erlebt habe, was man aber sich so vorstellen kann. Also das hat für mich jetzt, hat sie noch nicht. Also es hat für mich jetzt nicht nochmal irgendwie dem Ganzen eine Krone aufgesetzt. Es wäre für mich kein Tweet wert gewesen. Wenn ich das gesehen hätte im Fernsehen, hätte ich es nicht abgefilmt und getwittert. Doch. Ganz ehrlich, weil... Also jetzt wirst du mir wohl widersprechen. Ich widerspreche nicht Pocho. Dem würde ich niemals widersprechen. Also ich finde das schon sehr, sehr sinnbildlich gewesen. Wie gesagt, in erster Linie in der Hinsicht, dass er diesen Schirm einfach liegen lässt. Und es ihm einfach scheißegal ist, weil er ist ja was Besseres. Aber einer räumt ihn ja weg. Ja. Ich weiß, dass du auch so reagiert hättest, Ricky, aber... Hey, ich hätte erst einmal gar keinen Schirm benutzt, weil ich schon Schirme albern finde. Ach, das ist schön. Ey, ganz im Ernst, ich hol mir lieber den Tod, als einen Schirm zu benutzen. Finde ich ganz behindert. Mich stört ein Schirm immer, dann musst du gucken, dass du niemanden in die Fresse rammelst und so. Das ist einfach nicht mein... Da habe ich jetzt die wenigeren Probleme, wenn ich jemanden in die Fresse ramme, aber... Ja. Ich mach's eher wie der Pinguin, weißt du? Ich hab dann immer so einen Hypnoseschirm. Ach so. Und wenn mir dann Frauen entgegenkommen, lassen die ihr Höschen. Warte mal. Der Hypnoseschirm war doch, glaube ich, Two-Face, oder? Oder der Riddler? Nee, der Pinguin hat den schießenden Schirm. Das hat der Hitler mit dem Hypnoseschirm gemacht. Jetzt lass mal Hitler hier aus dem Spiel, der hat ja gar nichts verloren. Der Hitler. Darf ich euch mal einen Emil Forsberg... Heißt der eigentlich bei der bei der japanischen Version von Batman, heißt der Hitler? Kann schon sein, oder? Darf ich euch jetzt kurz mal einen Emil Forsberg-Gag erzählen? Ja. Also es ist kein Gag, es ist eher eine Erkenntnis. Und zwar... eine Gag-Erfahrung sozusagen. Gerade habe ich bei Sky Sport News HD Pressekonferenz gesehen oder so ein Snippet von Ralf Rangnick, der gesagt hat, ja, wir brauchen jetzt in dieser Situation, in dieser Phase... einen starken Emil Forsberg. Und Stark und Forsberg. Mhm. Verstehst du? Wegen die Macht. Ja. Fors! Ja. Verstehst du, Pocho? Ja. Emil Forsberg. Und Berg auch noch als Steigerung. Ja, der hat die Macht, weil er Fors im Namen hat. Aha. Das ist stark, oder? Ich glaube, der Emil Forsberg ist ein dunkler Lord der Sith. Aber meinst du? Ja. Oh, stellt euch das nicht... Warte mal. Oh, jetzt sitze ich richtig geil. Ach, jetzt sitzt du wieder auf deinem Sitzsack? Ja, ich sitze auf zwei Sitzsäcken, also Sitzsackception. Den bringe ich aber auch nicht so oft mehr heute Abend, den Satz. Ach nee. Aber es ist ja noch viel schöner, was so in Deutschland jetzt abgeht, ne? Bin ich auch, tolles Land. Also politisch gesehen, ich meine, das muss man ja gar nicht mehr nach Amerika gucken. Day one after Merkel. Wenn wir bald wieder Friedrich Merz dabei haben, wo jetzt alle Kiddies sagen, nee, das! Der hat 2004 schon enorm viel Scheiße erzählt und wenn er jetzt schon wieder damit anfängt, Ach, Friedrich, schön. Damals war es Friedrich, sagt man ja auch, ne? Ja, nee, aber du musst ja so sehen, das ist ja einer, der immer gesagt hat, der Euro macht alles kaputt, also dann braucht man die Privatwirtschaft überhaupt nicht mehr oben zu halten. Er sagt es eher, der Euro macht alles kaputt. Ja, du musst ja so sehen, der Friedrich Merz, und das sage ich jetzt mal direkt frei raus, dafür kriegen wir dann auch bald eine Unterlassungserklärung. Ich glaube, das ist das Bindeglied zwischen CDU und AfD. Ach, je, ja. Ja, ich habe jetzt zum ersten Mal, was heißt näher beschäftigt, ich habe zum ersten Mal Pressekonferenz mit Volker Bouffier gesehen. Oh, der ist auch toll, der Mann. Der Typ ist ja der Wahnsinn. Ja. Ey, ganz im Ernst, gib Volker Bouffier sein Netflix-Stand-up. Gibt es ihm, ich guck's. Ganz im Ernst, das ist ja der Wahnsinn, der Typ. Das ist der Imperator, wenn er genau mal ins Gesicht guckt. Ja. Hat das ist Kanzler Palpatine. Seniler Imperator. Ja, der senile Imperator, weil der Imperator jetzt auch nicht so fresh war. Ja. Nee, also stark. Ich würde dem auf jeden Fall erstmal einen Zylinder aufsetzen. Das ein Zylinder und so ein Frack, muss der tragen. Einen glitzernden Zylinder und einen Glitzerumhang. Bei Volker Bouffier macht der Ausdruck Frack irgendwie einen ganz anderen Sinn. Wegen Wrack. Vor allem die Fresse, ey. Was ist denn mit den Zähnen los? Ich muss mir vorstellen, der hat ja bestimmt schon einen sehr guten Zahnarzt und sehr trotzdem gut. Sieht das noch so aus. Also, da ist ja, der ist bestimmt ein extrem starker Raucher. Der raucht locker, also bestimmt 4-5 Zigaretten am Tag. So, jetzt pass mal auf, wo du über Rauchen sprichst. Arbeitskollegin bei mir auf der Arbeit, die Steffi. Hodenkrebs. Nee. Ach so. Quatschen mal so ein bisschen, ne? Wir quatschen ein bisschen, wir pausen, sitzen dann immer bei uns da nahe der Küche und ein bisschen getalkt und dann, jetzt stellt sich raus, jetzt alle Shisha-Raner hier. Alle Leute, die hier hören und Shishas rauchen. Nächsten Samstag lerne ich den Besitzer von True Passion Tabak kennen. Mit dem ist er nämlich in eine Klasse gegangen. Der ist fucking 24 und ihm gehört True Passion. True Passion ist eine der größten Tabaksorten, Shisha-Tabaksorten Deutschlands. Und also jetzt habe ich es wirklich geschafft. Und, jetzt pass mal auf, das mache ich aus dem einen Grund, weil ich wissen will, wie die da die Geschmäcker irgendwie zusammen laborieren. Das muss ja irgendwie wirklich so ein Chemielabor sein und das so zusammen pitchern. Das interessiert mich mega. Ich werde berichten. Ich freue mich. Besteht da ja noch eine Karrieremöglichkeit für dich auch? Ja, verlinkst das ein bisschen geistig mit deiner Karrieremöglichkeit, wenn Marihuana legalisiert wird in Deutschland. Ja, dann kündige ich morgen, ist richtig. Ich auch. Ey, kannst du mehr bei True Passion einsteigen? Was willst du da machen? Wo wir gerade so drüber sprechen. Ich meine, viel besser war doch das, wo wir da heute auf Twitter drauf hingewiesen worden sind, oder? Hm? Drogenspür und Pocho. Ah. War schön. Drogenspür und Pocho. Und es war noch ein Jack Russell Terrier, die ich am tollsten finde. Ja, du am tollsten findest, aber assoziieren tue ich dich immer noch mit einem schönen Labrador. Ja, ich weiß. Einem schönen gebürsteten, frisch gebadeten Labrador. Oh, der so richtig gut riecht. Finden, ja, genau. Ja, so gut wie der Ricky riecht vielleicht. Der war ja auch gerade duschen. Der ist ganz warm noch. Mal abgleichen. Also hier ist folgender Text hinterlegt. Polizeihund Pocho. Wir wissen natürlich, dass das für was ganz anderes steht. Klinker oder Zwinker, wie man, Klinker sagt man auch, aber Zwinker meine ich. Klinker sagt der Maurer, wenn er einen Stein baut. Klinker, Klinker. Polizeihund Pocho ist 9 Jahre alt. Mhm. Und jetzt kommen die ersten, Hinweise, wer eigentlich gemeint ist. Liebt Kekse. Wird gern gekrault und muss um sein Leben fürchten. Ja. Denn die Mafia im italienischen Nippel findet ihn überhaupt nicht niedlich. Ja, es war ist das so. Jetzt eine dramaturgische Pause, oder? Es war eine dramaturgische Pause, weil jetzt wird's richtig, also jetzt kommt ein Satz, der sitzt, sie will seinen Tod. Medienberichten zufolge hat die Camorra ein Kopfgeld ausgesetzt, weil Pocho mit seiner feinen Spürnase ihr Geschäft schädigt. Laut La Stampa, er schnüffelt. Ich dachte laut Calcio Mercato. Was ist das denn? Das ist doch diese Seite, die immer alle Transfers irgendwie voraussagt. Also, laut La Stampa, er schnüffelte der. Also hier richtige Hunderasse einsetzen. In seiner Karriere mehr als 2 Tonnen Drogen. Ah. Und hier gibt es so viele Überschneidungen mit unserem Pocho. Ja. Also das kann kein Zufall sein. Das bedeutet 10 Millionen Euro Verlust für die Dealerbanden. Banden. Also ich sehe da wirklich auch, also erstmal Alter, klar, stimmt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschenjahre das sind. Mal 7. Ich kenne den Rechner. Mal 7 sind das. Nicht. Mal 7. Ja. Weiß nicht. Also, das sind 63, Pocho. Ja, wie gesagt, Alter, stimmt. Stimmt. Andersrum, war 36. Das ist alles nur verschleiert. Man muss, ich bin doch die Enigma. Bin ich doch. Ich bin die Enigma. Die Schriftrührermassage. Jetzt trinke ich auch nochmal einen Kaffee. Ja. Kaffee? Übrigens, Kaffee. Sagst du nicht Kaffee? Nee, du? Ja, nee, weil ich habe ein paar Leute aus dem Osten, mit denen ich zocke. Ich sage immer Kaffee. Sagst du Hurensohn, wenn wir das mal sagen. Kaffee macht aber die Stimme schlapp. Was bitte? Ja, wenn Kaffee man 27 McChicken isst, Chicken McNuggets isst, hört man sich auch an, als ob man am letzten Loch nur, wenn du mit Milch trinkst, oder? Das war krass, oder? Das war super. Ist das nicht nur, wenn du Kaffee mit Milch trinkst, dass die Stimme darunter leidet? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich trinke den nicht. Du trinkst schwarz. Ja keine Genussmittel, ne? Zu Recht. Also mit Milch oder so, das trinkst du gar nicht, ne? Heiße Milch? Nein, Kaffee mit Milch, Latte Macchiato, Cappuccino oder so. Nee, das trinke ich nicht. Also entweder trinke ich Milch oder Kaffee. Aber meistens Kaffee. Also Milch. Ich muss sagen, so Cappuccino dagegen habe ich echt nichts. Ja, das ist ja bei jedem seins, aber ich finde das völlig albern, da so einen Quatsch da drauf zu machen und zu sagen, hier kostet es Doppelte. Nur weil da jetzt ein Schucker Milch aufgeschäumt wurde. Das ist mir einfach zu blöde. Da bin ein was? Ein Schucker? Ein Schucker Milch. Schucker. Ist das Komm mal, Ramon, ein Schokoschnaps, nee. Ich habe ja auch gedacht, beim Doppelpass am Sonntag habe ich ja gedacht, der Präsident vom VfB Stuttgart wäre von hier synchronisiert worden. Weil wirklich, ich habe so gelacht und zwar nur deswegen, weil ich ja deine Wolfgang Dietrich. Weil ich ja deine zwischendurch deine Stuttgart-eske Stimme unglaublich abfeier für mich. Da muss ich mich manchmal wirklich muten hier im Podcast, weil ich so am Lachen bin. Aber ich war wirklich davon überzeugt, dass du den synchronisiert hast. Ja, war es so? Eigentlich ist es peinlich, ja, dass so jemand wie ich dasselbe Niveau erreiche wie der Präsident eines großen Bundesliga-Vereins. Aber naja, das ist so tatsächlich auch so. Wahr. Ich würde es aber andersrum eher sehen. Ich bin sehr erfreulich, dass es der Präsident schafft, vom VfB Stuttgart wenigstens dein Niveau zu erreichen. Ja, jetzt haust du mir natürlich direkt hier schon die Füße. Unterm Fuß weg. Und dann, nee, die Füße haust du mir weg. Jetzt gerade grätscht mich hier ab. Möchte ich noch nicht drüber reden. Pass mal, also was ich sagen kann, dass ich seit Sonntag versuche, einen Podcast aufzunehmen, der nicht zu behindert wirkt, sage ich jetzt mal so, in meiner einfachen Art. Ich glaube nicht. Naja, dann kann es wohl noch ein bisschen dauern, bis er on air geht. Ja, kann sein. Aber seh's mal ehrlich. Diesmal gebe ich mir besonders Mühe. Aber seh's mal ehrlich, Ricky und Chris. Oder seht es mal ehrlich. Ich glaube nicht, dass du einen schlechten SDR hinlegst. Also hau doch mal einfach raus. Es geht ja nicht um Schlechtes. Oder lässt du sich das jetzt erstmal setzen? Pass mal auf. Mein Problem ist ja folgendes. Wenn ich mir das so angucke, dann der Impuls ist sofort, dass du völlig durchdrehst und eskalierst, wenn du den Quatsch hörst, den die erzählen und wenn du den Scheiß siehst, den die spielen. Mhm. Ja? Aber ich für mich nutze diesen Podcast ja, um mir Dinge auch so ein bisschen selber zu erklären. Also es hat ja immer einen Grund, warum eine Mannschaft so auftritt wie der VfB aktuell. Weißt du, also so die, warum es nicht funktioniert und vor allem, was mal unabhängig von der aktuellen sportlichen Situation mit Abstiegskampf und so, das etwas Größere interessiert mich, wie es sein kann, dass ein Verein immer wirklich so absurde Hochs und Tiefs hintereinander hinlegt. Also das deutet ja darauf hin, dass bei diesem Club massiv irgendwas schief läuft. Weil ja. Das ist ja nicht normal. Es gibt also kaum einen Verein, den ich wirklich, ich habe das ja mal bipolare Störung genannt, und das kommt da wirklich immer wieder drauf hinaus. Also der so schwanken ist und so extreme Ausschläge hat nach oben und nach unten. Also das ist ja irgendwo kein Zufall. Das liegt ja nicht daran, dass Stuttgart ist. Sondern ich weiß, was du meinst. Es gibt dann durchaus wieder diese Hochphasen bei Hamburg auch oder ähnlichen Vereinen irgendwie, ne? Und man versucht sich das irgendwie zu erklären und kommt dann irgendwann ins Spirituelle, weil man es sich irgendwie rational gar nicht erklären kann. Ich bin wirklich gerade dabei, mir das zu erklären. Also ich versuche das aufzudröseln. Es ist ein Fluch. Weil es beim du hast den HSV angesprochen, Köln könnte man vielleicht auch noch so mit ins Boot holen. Ja, aber ich finde, beim HSV ist es noch nicht mal so extrem wie beim VfB. Da hast du eher so das Gefühl gehabt, die Hamburger sind aber seit 5 Jahren mal fällig. Ja. Mhm. Und bei Stuttgart hast du wirklich so immer diese Phasen, dass du denkst, also jetzt haben sie die Kurve bekommen und du siehst ja, was sie so an Spieler verpflichten und wie die Ausrichtung sich jetzt mal so im ersten Moment anfühlt und denkst so, ja, das ist richtig. Und dann kommt so eine Scheiße zusammen, wie wir jetzt hier in der bisherigen Bundesliga-Saison gesehen haben. Und das ist nicht das erste Mal, das passiert regelmäßig. Jedes Jahr, das ist wirklich jedes Jahr hast du diese Hochs und jedes Jahr hast du diese Tiefs. Und das ist etwas, das versuche ich gerade mir zu erklären. Aber es ist ganz schwer, weil du eigentlich schon so viele Leute ausgetauscht hast, dass es jetzt nicht an einzelnen Personen liegen kann. Also auch, mitunter auch, ja, aber nicht ausschließlich. Darf ich dir mal einen Tipp geben? Ja, gerne. Du hast natürlich völlig recht, bei Hamburg auch. Ich nehme jetzt einfach mal dieses andere Beispiel. Hamburg, Stuttgart, ne? Auch in Hamburg hast du völlig recht, eine lange Phase hatte, wo sie unten drin standen. Aber ich glaube, auch wenn du die ganzen Offiziellen und Trainer sagst, die ausgetauscht wurden und immer fluktuiert haben, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann eine Konstante gibt, die du halt nicht austauschen kannst, die immer da ist, die immer mitschwebt. Das sind die Fans, das ist die Presse. Vielleicht hängt es damit ein bisschen zusammen. Auch, das habe ich auch schon mal im STR-Podcast aufgedröselt. Wie heißt der nochmal? STR. Übrigens, wenn wir schon bei der Werbung sind, für andere Podcasts. Ja. Ich war bei Nur der HSV-Pod zu Gast. Und dass ihr da mal reinhört, dass die auch ein paar Hörer abkriegen. Ja, gerade der Hobst, der hat's nötig, du. Ja, hört da mal rein. Lasst ein Like da, ja. Das ja, ist ein Elend. Wir sind ja im Endeffekt auch dafür, like dass da. Immer, ja. Ja, oder schreibt noch einen Kommentar, da freuen die sich. Ja, schreibt. Sag hier, Kopf hoch, wird schon. Grüße von Dieter. Grüße von Dieter. Greetings, Dieter. Und Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Nein, was ich mal interessant fand, war eine Äußerung von, wie hieß denn der Idiot, der bei Leverkusen gespielt hat, der einen viel zu langen Hals hat. Was? Oh, Simon Rolfes, genau. Ja, stimmt, okay. Er hat wirklich einen zu langen Hals. Ja, das sieht ja aus, als ob der das mal als einer, Kind. Nee, ja, das wissen viele nicht, Pocho, das kann ich auch gleich auf. Erzähl. Aufklären. Das war so, dass der als Kind wurde der im Urwald von so einem schwarzen Stamm aufgezogen, die sich immer die Ringe ranmachen an den Hälsen. Und mit 12 wurde der von Rainer Kallmund gefunden im Urwald, als der gerade wieder Hunger hatte. Als der gerade auf Safari war. Okay. Oh, was das? Geil! Jetzt kommt wieder mein super rheinischer Dialekt. Geil! Bananen! Und dann hat er so, das hat er sicherlich nicht gesagt. Der hat Bananen gesagt. Das weiß ich ganz genau. Meinst du nicht Schweinsachse? Oh, ein Schwein, das aussieht wie eine Banane. Auf jeden Fall hat er da den Simon Raufels gefunden, hat sofort diese Ketten weggemacht oder was das ist. Und so, auf jeden Fall hat der gesagt, dass es sich schon. Das, weißt du eigentlich, diese Ringe über dem Hals, ne? Weißt du eigentlich, dass das ein Kinder, dass dadurch, also das wurde, sagen wir, wie es sind, die haben nicht so viel. Die Urwaldvölker, ne? Aus Südamerika und Afrika. Ne? Wobei, da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Unsere Kinder, deine Tochter und auch meine Tochter, die leben natürlich in einer kunterbunten Zuckerwelt, die alles haben. Alles. Und du kennst doch sicherlich noch dieses Spiel, wo dieser Pinöbel auf dem Boot ist, wo du diese Ringe wirfst. Ja. Weißt du? Und das haben die halt nicht. Und deswegen haben die sich gedacht, wie können wir uns da helfen? Buddeln wir einfach die Stammesältesten, buddeln wir ein. Und dann können die Kinder da die Ringe über den Hals werfen. Und so kam das. Ich glaube eher, dass der ein Reptiloid ist. Kennt ihr diese Theorie? Dass ganz viele auch so die politischen Führer heutzutage außerirdisch sind, die Reptiloiden sind. Donald ist auch ein Reptiloid. Ja. Und ich glaube, das ist er auch. Ja. Also wer jetzt? Simon Rolfes? Jetzt will ich, dass Simon Rolfes auch kennt. Simon Rolfes oder wer jetzt? Ja, also Simon Rolfes. Kallmund. Der hat gesagt, wenn die Stimmung schnell umschlägt, Kallmund, dann legt sich das schon sehr auf die Mannschaft. Also das ist halt einfach dann gerade für jüngere Spieler oder neue Spieler, die zum Verein hinzustoßen, so eine unterschwellige, ja, Bedrohung, möchte ich fast schon sagen, dass wenn sie Fehler machen, dass sie dann halt eben direkt, ja, ausgepfiffen werden oder dass die Stimmung sich halt merklich auf den Tribünen verändert. Dann habe ich gedacht, ja, es ist, also ich kann mir das schon vorstellen, dass das was mit dir macht. Aber dann ist mir aufgefallen, was heißt dann erst, aber mir ist eigentlich da schon klar gewesen, beim VfB ist es eigentlich nicht so, dass die sofort durchdrehen, wenn es mal nicht läuft. Im Gegenteil, der Support der letzten Jahre ist absolut hervorragend. Da wurde auch in der zweiten Halbzeit, als man gegen Dortmund mit 0-3 hinten lag, ging da richtig der Punk ab. Und da wurde die Mannschaft nach vorne geschrien. Und das ist jetzt vielleicht für viele Vereine normal, aber widerspricht auch dem, dass das Publikum extrem erfolgsbesessen sei und sofort anfängt zu pfeifen, wenn mal was nicht klappt und so. Und ich habe wirklich noch niemanden gehört, außer also keinen normalen Menschen, der gesagt hat, Mensch, der VfB, der muss ja dieses Jahr in die Euroleague kommen. Ich habe das von noch keinem Fan gehört, wirklich nicht. Alle haben gesagt, ordentliche Saison spielen, möglichst schnell die 40 Punkte, zweites Aufstiegsjahr ist immer das Schwerste. Das ist eigentlich so der Tenor, den ich vernommen habe. Das ist das. Also, dass die Presse was mit der Leistung der Spieler zu tun hat. Also, das, ich glaube, das ist eine Ausrede. Lass es 3% sein. Ja, aber dann würden sie nicht zweimal hintereinander 4-0 verlieren, wenn man das als diese 3% nimmt. Also, ich glaube nicht, dass, wenn jetzt irgendein Arbeitgeber von unsererseits, also bei mir wäre das ja dann Gott, weil ich bin ja fürs Leben. Ich bin Leben. Hey, Pocho, ja. Funny. Because it's true. Mein Arbeitgeber ist Gott. Ja! es tut mir leid, ja, aber. Ja. Bitte? Aber welcher Gott? Aber egal. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass, wenn ein Castro oder irgendwer oder was oder ein Pavard als Weltmeister die Zeitung aufschlägt und liest: Oh, sacre bleu! Sacre bleu! Da ist ja jemand, der negativ über mich schreibt. Ich glaube, das ist. Nee, das glaube ich nicht. Was ich der Presse viel mehr vorwerfe, ist diese merkwürdige Art, über den Verein zu berichten, dass man immer im Nachhinein dann plötzlich kommt und Dinge aufdeckt, zum Beispiel jetzt Thema Taifun Korkut, da wurde danach halt schon geschrieben, was alles schief lief und was weiß ich, wo ich mir denke, wenn ich diese Einblicke habe als Journalist, dann sollte ich die vielleicht auch vorher irgendwie schon mal in die Welt hinaus posaunen, weil genau das ist das, was ich eigentlich von einem Journalisten, von einem guten Journalisten auch ein Stück weit erwarte. Ja, ich erwarte also von denen, dass die in der Hecke liegen und Geheimtraining beobachten, so wie es ja auch passiert ist in Hoffenheim. Ne? Ja. Ja, das ist momentan, bin ich da momentan ganz, ganz ratlos, muss ich sagen. Aber wie gesagt, der Auftritt des Präsidenten des VfB Stuttgart, wie heißt er noch gleich? Dietrich? Ja, Wolfgang Dietrich. Hat ja auch irgendwas mit Dieter zu tun, wenn man genau hinhört. Aber stimmt, ja. Ich fand das auf der einen Seite unglaublich sympathisch, weil der redet ja wirklich wie so ein Ur-Stuttgarter. Da muss ich ja manchmal. Also ich mag Dialekte. Ja, es war nur so, dass ich zwischendurch mir echt so einen Untertitel gewünscht hätte, weil ich ihn manchmal echt nicht verstanden habe. Also steht oder was? Perfekt. Also ich weiß gar nicht, was du hast. Nee, und als dann natürlich er sich ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlte, kam dann aber auch da dieses überheblich, ich bin was Besseres als ihr Verhalten, doch sehr deutlich raus. Ich möchte damit nicht bezweifeln, dass unser Sonnenkönigs genauso in Gladbach reagieren würde. Aber ich finde das schon alles im Moment sehr, sehr befremdlich. Sonnenkönig meinst du? Ja, den Herrn Königs, den Präsidenten. Ach so, ich dachte, Maxi. Ist der so? Ja. Ja. So, guck mal. Wusste ich gar nicht. Ich habe den immer als was relativ ich, entspannt. Was ich am schwäbischen Akzent ganz schlimm finde, es gibt ja in so Mundarten, in so Akzenten gibt es ja immer so charakteristische Füllwörter. Und bei den Schwaben, da gibt es wahrscheinlich auch viel mehr. Aber ganz schlimm, ganz, ganz fürchterlich schlimm finde ich diese Jetzat. Weißt du, was ich meine, Ricky? Aber das sagen eher die Bayern. Ja. Also das ist bei uns jetzt hier nicht so verbreitet. Jetzat. Das ist eher. Ist das eher die Bayern? Ja, also. Ich würde das Wort jetzt auch eher mit Paul Breitner in Verbindung setzen beim Interview zum im Blickpunkt Sport, den ich mir angeguckt habe, auf dem Bayerischen Rundfunk. Blickpunkt Sport. Ne, Pocho ist so gut vorbereitet. Gibt's ja gleich. Der klärt noch die Hubschrauberkatastrophe von Leicester auf hier. Riyad Mahrez war der ergriffen. Ich krieg gerade ein bisschen Schweißausbrüche, weil Pocho zum ersten Mal vorbereitet ist. Das heißt, ich kriege richtig Probleme jetzt heute. Ja. Nee, aber ich habe mir, wie gesagt, einen Ausschnitt daraus angeguckt, und zwar als Paul Breitner halt Stellung gezogen hat zur PK nochmal. Und der von Merkel oder welche? Nee, ähnlich von der Aussage her, eben die von Hoeneß, Brazzo und Kalle, ich glaube, mit zwei Uhren Rummenigge. Und der hat dann wirklich dann auch noch hinten rum. Ist doch fertig, der Typ. Und hat dann wirklich dann da angefangen, davon zu reden. Und da kam nämlich auch dieses, jetzt! Da kam das auch. Also ich würde da auch eher bei Ricky sein und sagen, dass das was bayerisch ist. Was ist denn so ein Füllwort, was man in Stuttgart benutzt, Ricky? Du Nutte. Sagen wir oft. Ich wollte gerade sagen, Hure, sagt er jetzt aber. Weiß ich nicht, was da kommt. Ich will lieber von dir was anderes wissen. Du hast ja den Quatsch dir angeguckt da beim Doppelpass. Ich hab's mir zum ersten Mal angeguckt. Also als Podcast ertrage ich es noch gerade so, ja, weil es halt einfach diese Werbung nicht gibt und ich es auf doppelte Geschwindigkeit ablaufen lassen kann. Aber, also live kann man das ja fast gar nicht angucken. Also dreht man ja völlig am Rad. Du musst dir ja so vorstellen, das ist ja nicht so, dass ich dann da wirklich auf der Couch sitze und zum Fernseher gucke, wenn ich den Doppelpass gucke. Ja, schon klar. Gucke, ich habe auch auf meinem Handy dann noch nebenbei andere Sachen gemacht. Genau. Also das ist für mich der Camp David Fan Podcast. Ja, das könnte man so nennen. Und besonders wenn da mal was passiert, dann ist es auch gut. Bei mir ist das aber so eine Art Ritual. Ich gucke eigentlich den Doppelpass nicht, wenn Gladbach verloren hat. Ach so. Aber, ja. So, hast du diese Saison noch nicht oft gesehen? Oh. Ja, stimmt nicht. Ich halte mich raus, ich bin heute ganz... Ja, nee, aber... du bist dann nachher dran, wenn es um Montora geht. Natürlich durch Dieter und so weiter, ist das für mich alles immer eine ganz, ganz nette Vorbereitung, wenn man halt nicht die Spiele alle gesehen hat oder von Bayern nichts mitbekommen hat, da guckt man erstmal eine Stunde. Was kriegst denn du da mit von den anderen Spielen? Jetzt mal ehrlich, da kommt doch wirklich in eine Stunde 5 Minuten Block über den FC Bayern. Dann gibt's noch 25 Minuten, was gerade an der Säbener Straße passiert. Dann gibt's noch 20 Minuten Zusammenfassung von irgendwelchen Interviews der Bayern. Und dann kommt noch 3 Minuten der Rest der Liga. So, das ist eigentlich... Ja, deswegen war der Dieter Hecking. Ja, aber ich muss auch nur mal kurz keine Lanze für Thomas Helmer brechen. Der Typ ist für mich absolut. Ihr könnt gegen Montora sagen, gegen Patrick Wasserzieher sagen, was ihr wollt. Dieser Thomas Helmer ist für mich eine absolute Vollkatastrophe. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Der ist so unmotiviert und ich weiß gar nicht, was der denkt, wer er ist. Also, das Schlimmste ist das hintergezogene Gesicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass wirklich hinter ihm 2 Personen stehen, die mit Gummibändern dem die Fresse nach hinten ziehen. Dieses geliftete Arschlochgesicht da die ganze Zeit sehen zu müssen, ist für mich unerträglich. Wenn ich da jemals in der Runde sitzen würde, würde ich dem scheiß Bierflasche in die Fresse werfen. Das ich würde dir gerne mal Thomas Helmer und Klaus Augenthaler nebeneinander sitzen haben. Und die Olle, die da immer rumrennt, die macht mich ganz nervös. Die soll die Fresse halten und nicht immer so rumrennen, sondern ich will die mal angucken. Ordentlich. Welche, die von Sky Sport News, die alte? Nee, ich gucke nie Sky Sport News. Die war früher bei Sky Sport News, wo man sich mal gedacht hat, okay, da jetzt mal. Die hat beim Doppelpass, weiß ich nicht, ob die mal bei Sky Sport News war. Diese Blonde. Die war früher bei Sky Sport News. Die muss ich mir näher angucken. Das ist rumgerennen, macht mich immer ganz nervös. Ja, da kannst du auch mal gucken. eine alte Sky Sport News Folge, meinst du? Dass nackt, ich dann welche finde nackt. In der Mediathek. Weiß vielleicht, wenn es da nicht mehr läuft, kriegt die einen anderen Sendeplatz und zwar nachts um 3 auf Sport 1. Da bin ich sofort dabei. Aber was ich jetzt beim Pocho eigentlich mal anfragen wollte, ist, jetzt hast du da den Käse geguckt, wie Oliver Trust es versucht hat, mit Wolfgang Dietrich aufzunehmen. Ja. Jetzt würde ich mal gerne deinen Eindruck geschildert bekommen, wie du jetzt das Ganze so empfunden hast. Vielleicht kann man ganz kurz noch zusammenfassen. Es ging darum, dass Oliver Trust Wolfgang Dietrich im Endeffekt vorgeworfen hat, dass er ja den Verein mehr oder weniger vor die Wand gefahren hat, Michael Reschke viel zu viel Macht eingeräumt hat, selber hat er keine Ahnung vom Fußball. Das sind so ein grober Umriss. Und natürlich der Kader ist völlig, völlig scheiße, alles falsch zusammengestellt. Das war so der kurze Umriss zu dem, was Oliver Trust Wolfgang Dietrich vorgeworfen hat. Also für mich war erstmal in der Hinsicht überraschend und das mag jetzt für sehr viele Stuttgart-Fans, Zuhörer wirklich überraschend sein, aber wenn der Präsident vom VfB Stuttgart neben mir gesessen hätte, auf der Parkbank und Entchen gefüttert hätte, ich hätte ihn nicht erkannt. Ich auch nicht, nein. Ich hätte nicht gewusst, dass das der Präsident vom VfB Stuttgart ist. Auch nicht. Der sieht aus wie eine Karikatur. Der muss mal wieder zur Karikatur. Da muss ich mal das beim Neurologen. Wie kann denn sowas sein? Die muss einfach. Ja, aber jetzt die Spannung abgefallen. Das ist wie bei mir. Wenn meine Kollegin im Urlaub, wenn ich kurz vorm Urlaub bin, da werde ich mal krank. Und im Urlaub werde ich richtig krank. Das fällt jetzt bei dir ab vorm Neurologen. Hast du nochmal richtig geistige Höchstleistung erwiesen? Und jetzt warst du da und du bist für gesund. Na, halbwegs, ja. Halbwegs gesund erklärt worden. Schon bricht das geistige Kartenhaus zusammen. Ja, ich kann dem nicht widersprechen. Du merkst es. Also, ja. Und als dann halt Oliver Trust, ich fand den Namen auch sehr geil. Also, Trust, wer ist denn das? Ich traue mich jetzt einfach mal, wer ist denn das? Das ist ein freier Journalist, wie ich es dann im Nachhinein rausgefunden habe. Ich habe mich auch ein bisschen schlau machen wollen, um wirklich interpretieren zu können. Der Spürhund. Ich schnuppere da also. Hat das nächste Kilo gefunden, ja. Er meinte, warum ich so viel davon habe. Auf jeden Fall. Was? Ja, und ich muss es dann bei Dieter in Bremen, muss ich es mitbringen. Oder? Ja, so ist es. Und der scheißt sich so in die Hose. Der wird total paranoid. Das sage ich jetzt schon. Der seilt sich original außen ab irgendwo, hängt sich eine Baumkrone irgendwo hin, damit er da so einen halben Joint durchziehen kann. Ey, wie das einer sieht. Ey, wir sind völlig im genau, Arsch. Ich habe jetzt kennt ihr die Serie Bodyguard? Ja, die hast du mir sehr gut bewertet, 9/10. Ne? Ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großartig. Und ich glaube auch, wenn er dann in seinem Hotelzimmer absteigt, dann hüllt er erstmal irgendwie so eine Fliese aus dem Badezimmer aus und versteckt dahinter irgendwie sein. Also ich sage kein Wort im Hotelzimmer, bis ich alles auf Wanze gelobt habe. Ja, und ich glaube es tatsächlich sogar. So, darauf falle ich nicht rein. Ich weiß genau, was abgeht, dass du schon heimlich jetzt in Bremen irgendwie so ein unterirdisches Lager anfängst zu legen. Und mit so Baggerarbeiten beginnst, El Chapo-Style wird da gemacht. Mit so einer unterirdischen Lore wird das. Genau. Ich bin aber nicht El Chapo, um die Hundemetapher weiterzuführen. Ich bin El Chappi. Aber El Pocho bist du. Der kommt auf jeden Fall mit einer Alufolie. Du Säckel, habe ich gesagt. Du Säckel. Er kommt dann auf jeden Fall auch mit einer Alufolienrolle unterm Arm. Und wickelt uns rein erstmal einen Hut. Ich glaube, ich habe das Wort du Säckel das letzte Mal vor 20 Jahren benutzt. Aber nochmal auf Dietrich und Trust zurückzukommen. Also dieser freie Journalist hat ja wirklich, ja, ich habe das wirklich so gelesen. Kennt ihr das nicht? Ja. Wenn ihr irgendwie Namen lest und das schnell lest, zum Beispiel in einem Buch oder so, dass man dann manchmal was Falsches sagt. Ich meine, es geht jetzt nicht so weit wie bei meiner Ex-Freundin, die von Honey und Nanny Sullivan gesprochen hat. Dass die Sullivan heißen, wusste ich auch schon mit 10 oder so. Aber ich habe dann Oliver Trust mal zugehört und Olivier Trust oder Truth. Lass es doch jetzt und erzähl, was du sagen willst, meine Fresse. Ich zieh das gerne da so in die Länge. Ich brauche auch mal ein bisschen Sprechzeit. Ich bin tatsächlich am Rand. Oliver Trust, Trust, Olivier, was? Olivier, pass mal auf. Ich mache das oft so, um meine Rechtzeit noch weiter zu machen. Ich mache das oft so, dass ich YouTube-Videos unserer Podcasts so durchklicke, um zu hören, wie meine Mikrofonqualität ist. So, dann klicke ich das durch. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Pass auf, darauf komme ich jetzt. Und dann klicke ich dann so durch und dann komme ich dann drauf, dass ich bei jedem Klicken Ricky höre. Egal, du hörst doch immer nur die SDR-Folgen. Kotze versucht jetzt gerade auf Strecke zu kommen. So. Oh, das ist wie bei so einem Yoga-Kurs. Ah, ich muss noch auf Schritte kommen. So. Jetzt. Jetzt ganz erzähl einfach. Mal. Oliver Trust hatte ja dann wirklich Argumente, die sich meiner Meinung nach als Außenstehender denkt man dann so, wow, erstmal, woher weiß der das? Ist das wirklich so? Und ich war auf, am Anfang doch auf der Seite pro Trust. Dann ging es aber dahingehend weiter, dass der Präsident sich natürlich in der Form und Weise verteidigt hat, dass er gesagt hat, alles, was der Trust sagt, ist natürlich Quatsch. Trust the Trust, sagt man ja. Der auch, ist nicht als Erster. In Trust wie Trust. Der Rechte ist nicht als Erster in der Kabine und so weiter. Ich glaube aber, wenn ich ein Fußballergebnis dazu zitieren müsste, würde ich sagen, dass Trust mit 2-1 gewonnen hat gegen den Handy. Ja, also die Dinge, die da so aufkamen, zum Beispiel, dass der Reschke, man hat, glaube ich, jetzt nur das Düsseldorf-Spiel angesprochen, aber das sei wohl so, dass der Reschke sich immer bei der Halbzeitansprache mit in die Kabine begibt und auch mal so einen Spruch rauslässt. Und das muss unter Korkut dann irgendwann solche Züge angenommen haben, dass Reschke vor Korkut in der Kabine steht und der Mannschaft schon erklärt, dass es so jetzt nicht mehr weitergeht. So, wenn das stimmt, das habe ich vorher noch nie gehört. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass mir immer dann Bericht erstattet wird, wenn sowas passiert, aber ich sag mal so, das gibt ja schon so eine Presse, auch in Stuttgart, die dann versucht, immer solche besonders, ja, möchte man, wie soll man das sagen, so besonders schlimme Geschichten auszupacken, ja, wo man so richtig schöne Schlagzeilen gibt's produzieren kann. Gibt's ein Bild kann. Stuttgart? Also ja, gibt's. Aber okay. Selbst da wurde das natürlich noch nie thematisiert. Also deswegen kam es mir ein bisschen merkwürdig vor. Wenn es natürlich stimmen sollte, ja, das ist natürlich, das geht gar nicht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ja, da wir halt nicht wissen, ob es stimmt, kannst du schon wieder den Punkt gar nicht diskutieren. Er stellt das in den Raum, dass es so sei. Nennt keine Quelle und sonst irgendwas, ne? Ja, ja, klar. Das finde ich ja ganz schlimm. Mein Gott, er kann natürlich jetzt nicht sagen, das hat mir der Gentner erzählt. Ja, wenn er Eier hätte, könnte das schon. Nee, das kannst du nicht machen. Dann ist ja deine komplette Credibility im Arsch. Welcher Spieler würde dir jemals wieder was anvertrauen? Ja gut, da musst du halt die Art und Weise deiner Berichterstattung dementsprechend anpassen, dass du nicht mehr über Scheiße. Du kannst sagen, ein Spieler. Du kannst sagen, ein Spieler hat mir das gesagt. Genau. Das kannst du sagen. Ja, absolut. So, oder von mir aus ein Masseur oder so. Ein aktiver Spieler hat mir das gesagt. Das hätte er sagen können. Ja. Welche Diskussion ich völlig bescheuert fand. Naja, Entschuldigung, muss ich kurz dazwischen grätschen. Ja, da gerne. Fallen mir aber nicht viele ein. Ja, die sind nicht aktiver Spieler. Ja, die sind nicht alle aktiv. Mega lustig, oder? Übrigens, wir haben gerade live im Twitch-Chat, wir haben gerade einen Hörer verloren. Der Marc ist gerade verstorben, weil er an einem Keks erstickt ist. Bei unserem Karikatur-Gag. Jetzt, ich wollte so sagen, also das war wirklich weniger. Ein neurologischer Fehler, der mir da unterlaufen ist. Jetzt passt mal auf. Was mir auch noch zu denken gegeben hat, war die Diskussion über ehemalige Profis im Präsidium beziehungsweise im Vorstand. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Fand ich ein bisschen befremdlich, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Diskussion. Chris, um dich kurz abzuholen, ja. Er hat praktisch dem VfB vorgeworfen, dass man keine Fachmänner im Präsidium oder im Vorstand habe. Ja. Es gibt zwar den Ohlicher, das ist ein altverdienter Fußballer, aber sonst gibt es keinen Spieler mit Vorstandsmitglied mit Fußball-Sachverstand. Und das hat er dem Dietrich auch so ein bisschen um die Ohren gehauen. Und ich denke mir immer so, also ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt so viel an den Ergebnissen ändern würde, wenn da jemand sitzen würde, der, sagen wir mal, bis zuletzt noch aktiv Fußball gespielt hat. Ich glaube, daran liegt es nicht, muss ich ganz ehrlich sein. Also im ersten Moment, als ich diese Aussage gehört habe, diese Diskussion kommt ja generell sehr oft bei Vereinen vor, wo es gerade kriselt, dass dann gesagt wird, und dann soll es sogar Spieler geben, die dann auf einmal einen Verein sich da hochputschen wollen, wie Effenberg bei Gladbach damals. Sagen wir mal, im ersten Moment, wenn ich dieses Argument von Seiten eines Journalisten höre, denke ich dann, ist ja totaler Quatsch, was der erzählt. Weil ob da jetzt ein Fleischer sitzt wie auf Schalke oder ein Würstchenverkäufer wie bei Bayern, der aber auch noch ein bisschen Fußballhintergrund hat, das ist ja egal, Hauptsache die machen in dem Moment ihren Job als bla bla bla Präsident, sonst was, gut. Besonders auch, wenn man dieses Argument dazu ratet. Moment, zieht, da muss ich wieder intervenieren. Präsident ist es mal völlig Titte, ob du irgendwie Fußball gespielt hast oder sonst irgendwas. Es geht hier wirklich um Entscheidungsträger. Vorstand, okay. Ja, aber der Präsident ist ja auch irgendwo mit Entscheidungsträger. Ja, aber schon, aber das ist der Wink, August. Also das braucht man jetzt auch nicht anders sagen, wie es ist. Das ist ja niemand, der jetzt wirklich jetzt wichtige, mag sein, dass er wichtige Entscheidungen mittrifft und auch nach außen hin dann kommuniziert, aber, also, der Intellekt und das Fachwissen eines Präsidenten sind mir nicht so wichtig wie die Leute, die dann praktisch um den... Also reden wir ich sag mal so, schaden kann es nicht, wenn der Präsident eines Vereins auch ein bisschen Fußball-Sachverstand hat, oder? Ja, aber das hat er. Also sag mal so, was heißt das hat er? Der hat nicht viel weniger als andere, die diese Position vorher inne hatten. So möchte ich es mal sagen. So, und da denke ich im ersten Moment dann auch wirklich, ja, muss nicht unbedingt sein. Andererseits, wenn man sich ein bisschen hintenrum darüber Gedanken macht und hinten raus dann einfach mal sich so die Vereine vor Augen führt und wer da was zu sagen hat und wer da Entscheidungen trifft, in Deutschland, das muss nicht unbedingt international so sein, weil ich mich da auch nicht genauso auskenne. Ich weiß jetzt nicht, wer Sportdirektor bei Real Madrid ist, sage ich euch ganz ehrlich. Aber der ist wahrscheinlich jetzt auch vor kurzem rausgeflogen. Aber eigentlich ist diese Aussage gar nicht so verkehrt. Ich fand es auch sehr cool, wie Trust... Warte, lass mich kurz den Satz noch auch zu Ende bringen, bitte. Sonst komme ich nämlich wirklich durcheinander langsam. Wenn als Trust dann so darauf hingewiesen hat und gesagt hat, sie haben ja auch nie gut Fußball, hoch erfolgreich Fußball oder sowas gespielt. Nee, er hat gesagt, und mit Verlaub, Herr Dietrich, genau. Sie haben jetzt auch nicht unbedingt einen großen Fußball-Sachverstand. Genau. Das so ist jetzt so sinngemäß so wiedergegeben. So aber schon, ach so, hat er so aber nicht gesagt. Ja, weil das war ja schon ein kleiner Shoot, oder? Doch, das hat ja, man genau so gesagt. Das war schon so, klar, ja. Es war ein Shoot, auf jeden Fall. Aber Pocho, ja. Jetzt mal ehrlich, wird der Vorstand oder werden Vorstandsmitglieder daran gemessen, wie häufig sie irgendwann mal in der Bundesliga gespielt haben oder was nein, aber sie sollen was für was halt eine Leistung bringen. So. Was am Ende und ich des glaube Tages auch nicht, dass irgendein Sportvorstand, der oder ich sage immer wieder Sportvorstand, aber dass irgendein Vorstands- oder Präsidiumsmitglied bessere Arbeit leistet, nur weil er mal Bundesliga-Profi war. Was ich mir natürlich schon vorstellen kann, ist, dass der vielleicht eher Dinge verstehen kann, wie, weiß ich nicht, Kritik ankommt, wie man mit den Spielern in welcher Situation sprechen kann. Sowas alles, das glaube ich. Aber im Prinzip sind die Entscheidungen, zum Beispiel Trainerentlassung, ja, oder Spielerverpflichtung. Weiß ich nicht, ob die jetzt unbedingt damit was zu tun haben, wie viele Bundesligaspiele du, wann vor allem. Darum ging es ja. Es ist ja nicht so, dass da überhaupt niemand sitzt, der keine Ahnung hat vom Fußball beim VfB, sondern es ging ja darum, dass praktisch keiner aus der, sag mal, letzten Generation mit im in der Entscheidungsrunde. Ja, also es wurde, jetzt sagst du auch was du interpretierst. Hat er doch gesagt. Von der letzten Generation wurde nichts gesagt. Ja, aber Pocho, wie interpretierst du das, wenn der sagt, wir haben den Olicher sitzen und den Buchwald bei uns und dann sagt er, ja, aber das ist ja, die haben vor 30 Jahren Fußball gespielt. Ja, das hat er zum Olicher gesagt, den Namen habe ich vorher noch nie gehört, da kann ich da recht geben. Ja, er hat doch auch einen Buchwald genannt, der Dietrich. Ja gut, der Präsidium mit rumhüppelt. Ja, aber hast du irgendwas in den letzten Monaten oder Jahren? Hör mal, ich habe durch die ganzen Leute, also unser Dietercast ist ja irgendwo auch ein bisschen unterwandert vom VfB Stuttgart, muss man ja sagen, wie es ist. Ich habe durch die ganzen Jungs und Mädels, die dem Brustringverein zugewunden sind, habe ich den durch Twitter wirklich im Moment, kriege ich da viel von mit. Ja, kriege ich wirklich viel von mit. Und ich habe nicht einmal vorher gehört, dass Guido Buchwald in irgendeiner Weise irgendetwas gesagt beziehungsweise irgendeine Entscheidung gefällt hat. Die kann man doch nicht nur dann rausholen, wenn man gerade attackiert wird. Macht kein Mensch. Er wird nicht rausgeholt, wenn er attackiert wird oder sonst irgendwas. Eigentlich ging es nämlich darum, dass Dietrich gesagt hat, die Entscheidung, Korku zu entlassen, war eine einstimmige Entscheidung. Die wurde im Präsidium getroffen, ja, mit Vorstand und so weiter. Ja. Und dann hat der Trust gesagt, ja, Moment mal, wenn das so einstimmig war, wie kann es denn sein, und so war es nämlich auch, dass einen Tag später Guido Buchwald völlig überrascht davon ist, dass Korkut entlassen wurde und gleichzeitig sagt, er hätte den Trainer nicht entlassen. Das war der Vorwurf von Trust, ich ihm recht. Und das war auch damals Thema, als Korkut entlassen wurde und Buchwald dieses Interview gegeben hat. Und es hieß zuvor, da war Dietrich bei so einer lokalen Sportsendung zu Gast, hat er auch gesagt, ja, das haben wir alle einstimmig entschieden. Aber Buchwald sagt einen Tag später, ja, also für mich war es eine riesen Überraschung und ich hätte den nicht entlassen. Also das spricht ja dagegen. Deutsche. So kam das Thema Buchwald auf. Ja. Und dann hat Trust weitergemacht, ja, sie haben hier keine Fußballkompetenz und so, und hat das Thema Olicher aufgemacht. Und dann hat Dietrich halt gesagt, ja, Dietrich hat gemeint, wir haben ja den Olicher, und dann meinte Trust, nee, der wäre aber, was weiß ich, von einer ganz anderen Generation und so. Das finde ich Quatsch. Das ist aus meiner Sicht völliger Quatsch. Jetzt hast du es genauso, so habe ich das auch in Erinnerung, wie du es gerade wiedergegeben hast, auch vom Ablauf. Also es ist auch wieder so ein Argument. Im ersten Moment ist es Quatsch, gebe ich dir recht. Aber im zweiten Moment, wenn du drüber nachdenkst, ist es doch wichtig. Habe ich aber. Du unterstellst mir immer, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte. Nein, ich sage das eher metaphorisch. Aber, da lege ich großen Wert drauf. Okay, du hast zwar drüber nachgedacht, aber ja, wenn du vielleicht noch mal weiter drüber nachdenkst, gefällt dir das besser? Nein, du hättest zum Beispiel sagen können, aber wenn du die richtigen Schlüsse gezogen hättest. Also seit meinem vierten Lebensjahr lasse ich mir von niemandem mehr sagen, was ich zu sagen habe, auch von dir. Oh, jetzt so, Independent Pocho. Mein Gott, ich warte mal, bis der mit so einem Halstuch irgendwo auftaucht. Also. Was für ein Halstuch? Mach weiter jetzt. Was stresst du denn heute? Ich hab doch nachher noch was vor, Mann. Pass auf. Sag mal, Pocho, wie hieß nochmal der Journalist? Rusk oder Trüsk? Auf jeden Fall ist es nicht so unwichtig, diesen Fußball-Sachverstand zu haben, weil... ist doch da! Nee, ist er nicht. Jedenfalls nicht. Du hast doch zwei Ex-Spieler, du hast drei Ex-Spieler. Aber Guido hat ja gar nichts schon mal damit zu tun. Aber nur weil es Ex-Spieler waren und die eigentlich wissen, wovon sie reden, heißt es ja nicht, dass sie das auch profund machen, dass sie wissen, wovon sie reden. Vielleicht ist Guido Buchwald, auch wenn der Nationalspieler verdienter Spieler des VfB Stuttgart ist, vielleicht ist er einfach nur ein Vollpfosten. So, Pocho hat aber gerade genau das Richtige gesagt. Was nützt dir das? Das wäre mir aber aufgefallen. Wenn die nicht mitreden oder wenn die nicht gefragt werden. Genau. Richtig. Also, was nützt es mir, jemanden jetzt da sitzen zu haben, der von mir aus vor 5 Jahren noch gekickt hat? Der wird nämlich genauso wenig. Ach so, meinst du das? Also, Ricky, dann gebe ich dir natürlich recht. Genau das war nämlich auch meine Sache. Dieses Übergehen von verdienten oder wichtigen Entscheidungsträgern, das gibt es ja schon immer. Um noch mal ein bisschen weiter auszuholen, und das wird alle beiden jetzt sehr freuen, die hier so stressen. Es war ja auch so, dass zum Beispiel die Doors ohne die Zustimmung von Jim Morrison einen Light My Fire an einer Autofirma verkauft haben, um Werbung damit zu machen. So geht es dann auch weiter, dass zum Beispiel heute gemeldet wurde, dass bei dieser ganzen Özil-Geschichte diese Doppelmoral, das Kakao, ich habe nicht einmal dieses Wort genannt. Ich aber. Ja, so, dass bei dieser ganzen Özil-Integrationsgeschichte nicht einmal der Integrationsbeauftragte des DFB Kakao, ein verdienter Spieler des VfB Stuttgart. Man muss die Hymne mitsingen. So, dass der noch nicht mal gefragt wurde. Und wenn es natürlich so weit kommt, dass beim VfB Stuttgart im Moment Entscheidungsträger einfach übergangen werden, dann wissen wir, wo das Problem liegt. Nämlich genau da, Sherlock. Ja, das mag ja jetzt für die aktuelle Krise zutreffen, beziehungsweise für die Krise, die sich jetzt einmal in den letzten 2 Jahren aufgebaut hat. Aber das geht ja schon viel länger. Das ist ja mein Problem, warum ich noch nicht so richtig schlau draus werde. Das ist ja genau das, was ich jetzt sagen, man könnte jetzt einfach sagen, okay, der Dietrich und der Reschke, die müssen weg. Aber Dietrich und Reschke waren nicht in Amt und Würden, als der VfB Stuttgart vor 2 Jahren den Karren Schummer gegen die Wand gefahren hat, nee, vor 3 Jahren. Und Dietrich und Reschke waren die Jahre zuvor, als es auch nicht gut lief, auch nicht in Amt und Würden. Das heißt, ich komme momentan nicht so richtig weiter. Natürlich könnte ich jetzt auch einfach sagen, ja gut, es liegt halt daran, die sind doof gestartet, dann ist es eine Kopfsache, dann hast du vielleicht wirklich dieses Problem, dass die Mannschaft, weißt du, was mich auch gestört hat, jetzt komme ich zum anderen Thema noch, dass man der Mannschaft immer wieder eine Ausrede an die Hand gibt. Zu jedem Zeitpunkt bekommt diese Mannschaft die Ausrede von entweder Michael Reschke oder Wolfgang Dietrich oder ihrem Trainer serviert. Jetzt diesmal heißt es, oder wurde so, Christus, was du vielleicht mitbekommen haben bei dem Vontora-Interview mit Reschke, wurde so unterstellt, dass die Mannschaft nicht fit sei. Ja, das ist doch schon wieder eine Aussage. Selbst wenn es so wäre, wenn die Mannschaft nicht fit ist, dann hast du jetzt aber, indem du es öffentlich so kommunizierst als Vorstand, der Mannschaft schon wieder die Möglichkeit gegeben, sich hinter diesem Argument zu verstecken. Ja, die sind ja nicht fit, weil der Trainer hat die nicht richtig gecoacht in der Vorbereitung. Die Vorbereitung war zu schlecht von Korkut. Zack, was kann ich denn dafür, wenn wir jedes Spiel verlieren? Ich bin ja nicht fit, was soll ich denn da machen? Dabei sind das gestandene Profis, die auch schon mehrere Vorbereitungen mitgemacht haben und natürlich dann auch für sich selber vielleicht reagieren müssten. Weil es geht ja nicht nur darum, wie geht's mit dem VfB weiter, sondern es sind ja Spieler, die selber noch Ambitionen haben und die selber Erfolge feiern wollen und weiterkommen wollen in ihrer Karriere. Wirklich? Das ist ja nicht jeder, der irgendwie jetzt beim VfB spielt, möchte nächstes Jahr seine Karriere beenden. Das ist ja das, wo ich jeden Spieler auch selber so ein bisschen in die Pflicht nehme. Aber unser Sportvorstand, der sorgt immer wieder dafür, dass die sich zurücklehnen können und sagen können, ja, also, und vor allem gegen Dortmund muss man ja auch nicht gewinnen. Solche Ausreden werden Ricky, grundsätzlich muss ich mal, das ist mir aufgefallen, diese, ich weiß nicht, ob es eine gibt, Aber du musst mir mal bitte, weiß nicht, ob du das kannst, aber du kannst dir mehr Mühe geben, das vielleicht zu ergründen. Aber die Medienstrategie von Michael Reschke, die ist mir nicht klar. Also vielleicht ist sie, also sie ist wahrscheinlich viel zu offensichtlich, denn er ist überall. Ich habe bei YouTube, ne, wenn du da bei neu erschienene Videos, beim Apple TV ist das immer ganz schön gemacht, so, und dann sehe ich als erstes beim Sportstudio Reschke. So, und dann klicke ich weiter, Von Torra, am nächsten Morgen, Reschke Interview, 85 Minuten oder der ist ja auch vor allen Dingen mal relativ lange. So, und dann habe ich mir dieses Sportstudio-Interview angeguckt mit so einem Dulli, der ging mir richtig auf den Sack da von ARD oder ZDF. Ja, ein von beiden Sendern läuft ja wahrscheinlich das Sportstudio. Und jetzt muss ich erstmal ausholen. Und er zelebriert das ja auch immer. Also ich habe das Gefühl, dass Michael Reschke sich selber sehr gerne reden hört. Merkwürdigerweise, denn scheinbar ist er so mächtig in dem Verein, dass alle vor ihm kuschen und sagen, ey, Digga, klar musst du auch ab und an mal was sagen und musst mal irgendwas regeln, auch im Medial und so. Aber so der richtig geile Rhetoriker bist du jetzt nicht. Also ich verstehe es nicht ganz. Er zelebriert seine Aussagen und seine Auftritte bei Von Torra, beim Sportstudio, bei Sport 1 bestimmt auch. Überall, der zelebriert die richtig. Und kannst du mir bitte erklären, findet der Typ sich richtig geil? Findet er es geil, dass er endlich mal offensiv in charge ist in einem Verein? Nicht wie bei Leverkusen und bei den Bayern, wo er eher ein ziemlich guter Chef-Scout war oder sowas, sondern ein Sichter war, sondern dass er jetzt richtig offensiv mal Power hat in dem Verein. Also ich glaube, der wichst sich da drauf ziemlich offensichtlich gerade ein. Also ich finde es sehr merkwürdig, was der für eine Medienstrategie gerade fährt, und ich muss gestehen, dieser Verein, der ganze Verein VfB Stuttgart, wo wir ja noch vor der Saison beim Sonderheft drüber gesprochen haben, dass es eigentlich ganz spannend ist, was die für Spieler geholt haben. Jetzt wird Pocho wieder Castro sagen, aber diese ganzen Spieler, die sie geholt haben, diese ganzen Südamerikaner oder was du da erzählt hast, ne, für 9 Millionen, 12 Millionen und sowas, das fand ich alles sehr, sehr spannend und klang auch irgendwie nach einem Plan, für den ja auch Reschke steht, den man ihn ja auch abkauft. Aber dieses Gesicht Reschke gerade zerstört für mich Außer Entfernung gerade diesen ganzen Verein, und ich muss gestehen, er ist in meinen Top 3 Hassvereinen überhaupt in der Bundesliga momentan. Und das liegt nicht daran, weil ich es geil finde, den Verein zu hassen, weil ich irgendwie dir damit einen auswischen will, auf gar keinen Fall. Am liebsten wäre mir, wenn Bayern Erster, Gladbach Zweiter und Stuttgart Dritter wäre, wenn wir drei uns betteln würden oder könnten, das wäre mir am liebsten. Aber dieser Mensch zerstört vieles gerade, nicht nur sportlich, sondern auch irgendwie in der Wahrnehmung bei mir und bestimmt auch bei anderen. Ja, ich glaube, also das war jetzt auch ein bisschen Pech, weil wir das Topspiel Samstagabend hatten. Da gibt's ja immer diese Interviews beim aktuellen Sportstudio, meistens mit Sportvorständen. Aber dieses Sportstudio-Interview war doch jetzt nur noch ein mehr. Der ist doch überall gefühlt. Ja, es waren jetzt zwei Interviews an dem Wochenende, die er gegeben hat. Bei Von Torra und eben das beim aktuellen Sportstudio. Ansonsten ist mir jetzt keins untergekommen, wo er... Also natürlich bei Sky, logisch. Wir hatten das ähnlich, nicht so ganz auffällig, letzte Woche oder was? Als er Korkut entlassen hat. Da muss er sich halt hinstellen und irgendwas labern. Und es ist, glaube ich, wirklich nur sein, in Anführungsstrichen, rhetorischer Trick, dass er immer versucht, so ein bisschen blümerant zu klingen. Und dann auch immer, wie du richtig gesagt hast, da muss man ja erstmal weiter ausholen. Und was weiß ich, was er da immer so sagt. Da gebe ich dir schon recht, also ich finde auch, dass er sich so in der Kommunikation steigern könnte, um es mal vornehm auszudrücken. Ich fand es am befremdlichsten eigentlich, dass er in einem Interview, ich weiß nicht genau wo, aber dass er da erstmal damit angefangen hat, wie gut die erste Halbzeit war. Also wenn ich gerade die versuchen sich halt auch irgendwie, das ist ja genau das, was ich meine, man kann das doch klipp und klar ansprechen und kein Mensch wäre böse, ja, also du kannst doch sagen, das habe ich doch vor ein paar Wochen hier schon mal gesagt, stell dich doch einfach hin und sag, wie es ist, du kotzt ab, dass dein Spieler so eine dumme Aktion bringt, dafür rot kassiert, dann kämpfst du da mit Mann und Maus und schaffst es mit 0-0 in die Pause und dann wird alles über Bord geworfen in 12 Minuten. Dann bricht die Mannschaft völlig zusammen nach einem Gegentor. So richtig so, ja super, jetzt ist eh im Arsch, jetzt brauchen wir uns auch keine Mühe mehr geben. So wie so kleine Kinder. Und ich finde, das kann ein Sportvorstand so sagen, er kann die Mannschaft dafür kritisieren, der kann die Mannschaft sogar in die Pflicht nehmen und sagen, da steht ein neuer Trainer, der sich einen Arsch aufreißt für euch und der möchte, dass dieser Verein wieder dahin kommt, wo er eigentlich hingehört, nämlich ins gesicherte Mittelfeld an der Bundesliga-Tabelle und nicht am Ende. Und ihr stellt euch wirklich an wie die letzten Dorfkicker auf dem Platz. Ich finde, du kannst dann in so einem Moment auch mal irgendjemanden ans Kreuz nageln. Das ist völlig in Ordnung. Vor allem Spieler, die ständig Fehler machen. Und ich fand das übrigens von Weinz hier sehr gut, dass er direkt reagiert hat und den Castro nicht mal mehr eingewechselt hat. Der hat einen Spieler mit Hans Nunu Sarpay eingewechselt, der mehr oder weniger mal nur aufgrund seines Namens verpflichtet wurde beim VfB. Den hat er vor Castro eingewechselt, obwohl Castro eigentlich für die Position eher geeignet. Wie heißt der Spieler? Hans Nunu Sarpay. Wie Hans Sarpay, nur mit Nunu. Ja, das ist sein irgendwas Verwandtschaft. Hat er einen Nuckel im Mund wegen Nunu? Ja, hat er. So, und ich fand, das ist aber wirklich angeschlagen. Ja, aber das ist doch ein geiles Statement von einem neuen Trainer, der sagt, fuck you, ich habe auf dich gebaut, weil das hat er definitiv, er hat mit Castro im Training viel gesprochen, dann hat er ja die desolate Leistung gegen Dortmund abgeliefert und dann spielt er für ihn keine Rolle mehr. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass Weinziel ähnlich mit so Typen wie Gentner umgeht. Es geht nicht. Das sind die Spieler, die in solchen Momenten herausstechen müssen, die Mannschaft an die Hand nehmen müssen und einfach dann auch durch so eine schwere Situation führen sollten. Und wenn die dann solche Fehler machen wie eben ein Gentner vor dem 4-0 oder 3-0, was es da war, dann haben die da nichts mehr zu suchen in der Mannschaft. Fertig, raus. Da müssen die raus. Und das muss auch ein Vorstand sagen können. Ich weiß, jetzt kommen bestimmt wieder, das kannst du öffentlich nicht machen. Also das kannst du nicht machen. Der ist total verbrannt. Der ist 100! Das sind Spieler, die sind alt. Die brauche ich nicht mehr. Nicht einen davon. Das ist das, was mich immer so zur Weißglut bringt, dass man versucht, die immer zu schützen. Es sieht doch jeder. Es ändert doch nichts daran, nur weil er es nicht ausspricht, dass es nicht jedem auffällt, dass die Spieler alle meilenweit ihrer Form hinterherrennen. Das verstehe ich eben nicht. Kein Mensch würde doch sagen, ja gut, der Reschke hat jetzt nicht gesagt, dass der Gentner besonders schlecht ist. Dann war er wahrscheinlich nicht besonders schlecht. Nee, jeder erkennt es, dass die Spieler, auf die es ankommt, einfach ihre Leistung nicht bringen, dass die auch vor allen Dingen mentalitätsmäßig nichts reißen. Und jetzt bin ich wieder bei dir, Chris. Du bist selber joggen gewesen und Entschuldigung, dass ich jetzt so sagen muss, als fettes Schwein hast du es immer geschafft, 10, 11 Kilometer zu laufen. Immer. Immer. Ohne Training. Richtig oder falsch? Richtig, richtig. Und das erwarte ich von jedem, der da auf dem Platz steht. Und wenn ich dann Laufwerte sehe von unter 10 Kilometer, dann muss ich mich einfach schon fragen, ob die überhaupt verstanden haben, was es grundsätzlich bei dem Spiel geht. Nur nicht mehr in der aktuellen Situation. Also da muss ich doch die Mentalität in Frage stellen. Wenn jedes dahergelaufene fette Schwein ohne Training, da schließe ich mich auch mit ein, so, damit du nicht so alleine bist, einfach mal so aus dem Arschloch raus 10, 11 Kilometer laufen kann, dann kann ich das doch von einem gestandenen Bundesligaspieler erwarten, da kann doch die Ausrede nicht gelten, der Korkut hat uns nicht besonders gut vorbereitet. Der hat zu wenig Fitness trainiert und so eine Scheiße. Und als Sportvorstand kann ich so eine Aussage auch nicht tätigen, weil die Mannschaft, wenn sie am Freitag gegen Frankfurt verliert, schon wieder sagen kann, ja, es war auch, also wir haben ja Samstagabend erst gespielt und dann sind wir Freitag schon wieder. Also diese Scheiße, das verstehe ich immer nicht. Seid doch ehrlich, seid ehrlich. Und da sind wir bei dem Punkt, der mich am meisten stört bei Reschke. Das ist ein Lügenschwein. Das ist ein dreckiges Lügenschwein. Da wird nur gelogen und betrogen von seiner Seite aus. Und ich kann ihm nichts mehr glauben. Dietrich, dann möchte ich auch gar nicht mehr beim VfB sprechen. Dietrich hat im Vorgespräch bei Sky erzählt, dass Markus Weinzierl sich eine Wohnung suchen würde und einen 4-Jahres-Mietvertrag unterschreiben möchte. Und dann wurde schon der Sky-Reporter, ich glaube der Hellmann war es wahrscheinlich, etwas hellhörig und logisch und dachte so, Moment mal, der hat doch nur bis 2020 unterschrieben. Wieso sucht er sich denn eine Wohnung mit Jahresmietvertrag. Was ist denn eigentlich ein 4-Jahres-Mietvertrag? Er wollte einen Mietvertrag für 4 Jahre unterschreiben, hat der Dieter, was weiß ich, der hat doch keine Ahnung, was Miete angeht, dem gehört doch viel zu viel selber. So, auf jeden Fall hat er gesagt, hat er nochmal nachgefragt, ja Moment, aber der Weinzierl hat doch nur bis 2020 unterschrieben. Ja, und hat er dann nicht dementiert? Das heißt, ich gehe jetzt schon wieder davon aus, dass das gar nicht stimmt, dass der nur bis 2020 unterschrieben hat, sondern dass man dem vielleicht sogar einen 4-Jahres-Vertrag gegeben hat. Und wenn der Verein hier nicht das abruft, was wir alle hoffen, sondern sang- und klanglos untergeht und Weinzierl nächstes Frühjahr entlassen wird, haben wir den 4 Jahre auf der Payroll. So, und das ist Reschke. Immer Lügen und Betrügen und das hat dazu geführt, dass man kaum noch eine Aussage ihm abkauft, dass man auch anderen Leuten, die in Führungspositionen sind beim VfB, keine Aussagen mehr abkauft. Und das ist die Kritik, die, wenn ich eine habe, hauptsächlich an Michael Reschke habe, diese unehrliche Art, diese rotzige Scheißart von ihm, immer zu lügen und zu betrügen. Und dem haue ich eine Lampe auf den Kopf. So. Lampe? Warum denn jetzt eine Lampe? Ja, was weiß ich. Der kotzt mich kotzt diese Lügerei an. Ich verstehe diese Lügerei nicht. Ich wäre doch nicht enttäuscht. Wärst du enttäuscht gemacht? Chris, wenn deine Mannschaft schlecht spielt und sei es jetzt Salihamidzic oder von mir aus Uli Hoeneß, ist mir scheißegal. Die sagen, ey Leute, so wie die hier gerade aufgetreten sind, in Halbzeit so und so und das kann es halt einfach nicht sein, da wärst du doch nicht sauer. Da würdest du sagen, da hat er recht. Genauso habe ich es auch gesehen. Ja, na klar. Und da würden doch auch du würdest doch auch den Spielern jede, die könnten überhaupt nicht dagegen argumentieren, die könnten doch nicht mal sagen, ja, das ist doch nicht so. Doch, es ist halt so, wenn du 4-0 verlierst, dann hast du wenig Argumente auf deiner Seite, dass du es irgendwie gut gemacht hast. Aber ich glaube sogar, dass du so eine Aussage mal machen musst. Also, ja, weißt du, was ich von unserer Mannschaft höre? Ja, also die erste Halbzeit, also die letzte, die zweite Halbzeit gegen Dortmund und die erste Halbzeit gegen Hoffenheim, darauf müssen wir aufbauen. Da sitze ich vorm Fernseh und denke mir, sag mal, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ihr habt in der zweiten Halbzeit gegen Dortmund, die habt ihr 1-0 verloren, gegen eine Mannschaft, die wusste, sie gewinnen hier 100% und müssen am Mittwoch gegen Atletico spielen. Die haben komplett, die haben Spiele eingestellt, weil die sich nicht mehr verletzen wollten. Die hatten Bock auf Champions League, aber nicht mehr auf den VfB. Das habt ihr mit 1-0 verloren. Und gegen Hoffenheim kriegt ihr nach 8 Minuten eine rote, müsst nach 25 Minuten die nächste rote Karte bekommen und habt ansonsten irgendwie das 0-0 gehalten. Aber da kann ich doch nicht sagen, diese beiden Halbzeiten, die müssen wir uns zum Vorbild nehmen. Das ist, weißt du, da fehlt mir die Demut und auch mal dieses ehrlich. Da fehlt die Ehrlichkeit vor allen Dingen erstmal. Ja, ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, hey, wir bringen es absolut gerade nicht und auf. Und vor allen Dingen diese Strecke. Ehrlichkeit, wenn das alles so angeblich intelligente Klugscheißer sind, mit der Ehrlichkeit, da gewinnst du auch die Herzen von den Zuschauern und von den Fans. Absolut. Deswegen also, fehlt mir Mario Gomez. Der ist dann noch am realistischsten, jetzt mal. Mhm. Der dann auch mal sagt, ja, das ist einfach gerade scheiße, wie es läuft. Und was ich so schön bei ihm fand, ich hoffe, das stimmt, er sagt so, ich verstehe es gerade selber nicht. Innerhalb der Mannschaft klappt's, es funktioniert, alles ist eigentlich in Ordnung, aber wir kriegen, also der hat es ja mehr oder weniger so gesagt, wir kriegen es momentan einfach nicht hin. Und diese Hilflosigkeit bei seiner Aussage, da habe ich wieder gedacht, ja, okay, bei denen arbeitet es gerade selber. Die wissen selber nicht so richtig, wo sie den Hebel ansetzen sollen. Aber wenn ich halt jemanden sehe, der sich vor die Kamera stellt und mir erklären will, dass die erste Halbzeit doch ganz cool war und die zweite Halbzeit gegen Dortmund auch nicht schlecht, da drehe ich schon am Rad, da höre ich schon gar nicht mehr weiter zu. War denn der Weinziel? Wie hat der sich denn geäußert? Hat der das gesagt mit den Halbzeiten? Der ist mir so schnell sympathisch geworden, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ironie gehört habe oder nicht. Nein. Okay. Es war keine Ironie. Ja. Weil das Erste, was ich gut fand, nach dem Dortmund-Spiel hat er gesagt, da hat er nicht einfach nur gesagt, ja, wenn du noch 3 Minuten einen Fehler machst, dann ist deine ganze Planung über den Haufen geworfen, sondern er hat das klipp und klar gesagt, wenn du noch 3 Minuten so eine Scheiße fabrizierst oder so. Also er hat auf jeden Fall sehr deutliche Worte gewählt. Was wolltest du sagen? Ey, ganz im Ernst, wenn ich sowas immer höre, da wurde unsere ganze Planung, da wurde unser Matchplan über den Haufen geworfen. Ey, tut mir leid, Fußball besteht aus Matchplan über den Haufen werfen. Das ist part of the game. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, dass du sagst, ein Gegentor, ein Spieler verletzt, ein Spieler hat rot gekriegt, da musst du dich drauf einstellen, da musst du doch so flexibel sein, du kannst doch nicht dann ja, ins Mikrofon gehen. Da gebe ich dir recht, aber was du, glaube ich, jetzt nicht berücksichtigst, doch, ist die mentale Situation der Mannschaft. Und ich glaube, das war viel entscheidender als das Gegentor. Wenn du noch 3 Minuten hinten liegst und da einfach diese Powermaschine auf dich zurennen siehst die ganze Zeit und dann eben noch mental so labil bist, wie die Mannschaft da momentan ist. Aber es geht doch in erster Linie gar nicht darum, wie die Mannschaft gespielt hat. Darum geht es ja jetzt bei unserer Diskussion von uns beiden gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass Dortmund stärker war als Stuttgart. Das ist fast normal momentan. Es geht darum, wie die Rhetorik ausfällt nach dem Spiel. Darum geht's. Und da hat er deutliche Worte gewählt. Er hat auch nach dem Hoffenheim-Spiel, der hat auf mich nicht einen hilflosen Eindruck gemacht, sondern eher einen angepissten. So wirklich gut, genervt von der Art und Weise, wie die Mannschaft sich präsentiert hat. So. Das Problem, was er natürlich haben wird, vermute ich jetzt einfach mal, ist, dass, weil er noch nicht so lange da ist, er diese Angepisstheit nicht so sehr der Mannschaft gegenüber an den Tag legen kann. Weil da muss er auch erstmal Vertrauen aufbauen mit den Jungs, die da jetzt auf dem Platz stehen. Das ist ja das Problem. Er hat vor allen Dingen nur 16, 17 fitte Feldspieler aktuell, weil viele verletzt sind oder keinen Bock haben oder was weiß ich, sind halt nicht da. Und deswegen musst du ja dich irgendwie mit denen jetzt auseinandersetzen, die da regelmäßig verkacken und sich anstellen wie absolute Amateure. Das ist, glaube ich, auch nicht leicht. Weißt du, wenn du eigentlich jetzt als Trainer, der vielleicht schon ein paar Monate da wäre, jetzt der Mannschaft mal klipp und klar hier die Leviten lesen möchtest, musst du wahrscheinlich in seiner Position bedenken, okay, ich muss die Jungs erstmal von mir überzeugen. Also die müssen mir auch erstmal vertrauen. Und dem, was ich ihnen mitgeben möchte, das müssen sie dann ja mir abnehmen und letzten Endes komme ich wieder darauf zurück, mir vertrauen. Ja. Blöde Situation, aber gut, er wusste das, denke ich mal, als er den Job hier angenommen hat. Ja, war natürlich auch eine schwierige Phase jetzt, ne, gegen diese beiden Gegner, die ersten beiden Spiele. Ja, es gibt leichtere Gegner. Mhm. Ja, aber ich habe ja gesagt, wenn du 4-0 oder 3-1 gegen Hannover verlierst, ist natürlich auch nicht unbedingt cool. Jetzt kannst du wenigstens noch sagen, das waren zwei starke Gegner. Hannover und übrigens rausgeflogen gerade aus dem DFB-Pokal. Ach, echt? Ja, gegen Wolfsburg 0-1. Knall. Ach so, gegen Wolfsburg, okay. Kann passieren. Ja. Ja, also ich muss mir noch weiter Gedanken machen, dann gibt's irgendwann eine STR-Folge dazu, das war ja fast schon jetzt eine. Aber es ist halt sagen, es ist halt für mich momentan so überhaupt nicht erklärlich, so auf lange Sicht gesehen. Du arbeitest hier bei Dieter die Stuttgart-Themen auf, du beantwortest hier bei Dieter die Fragen über den VfB Stuttgart, die du dir bei STR stellst. Kann das sein? Ja, das ist so. Wir sind deine Therapeuten. Ja, ob wir den Job gut machen, das ich habe auch das Gefühl, dass die Liga braucht immer so Chaos, um interessant zu sein. Weil wenn es vorne normal läuft, ist da eigentlich gar nicht so viel Gesprächsstoff da. Also zum Beispiel das Ding jetzt Bayern gegen Mainz oder andersrum, Mainz gegen Bayern. Mhm. Das ist ein Spiel, was willst du da groß drüber reden? Das ist so ein emotionsloses Spiel. Ich weiß nicht, wie das für einen Bayern-Fan ist, aber da nimmt mich nichts mit. Also, weißt du, wie ich meine so? Also, da holt mich nichts ab. Das läuft so und du denkst die ganze Zeit, ja, irgendwann schießen sie halt hier das 1-0. Okay, 1-1, aber irgendwann schießen sie das 2-1. Also, da ist irgendwie nie so richtig was geboten, möchte ich mal sagen. Das ist bei Dortmund Gott sei Dank ein bisschen anders. Bei Dortmund, ich habe Sky 90 gehört, von Torra gesehen. Und bei Sky 90 war der Sebastian Kehl. Bastian Kehl, wie denn nun? Basti. Nee, Sebastian Kehl. Und als ich das gehört habe, da ist mir nicht einiges klar geworden, sondern da habe ich mir gedacht, woher kennst du das Modell? Ich möchte damit nicht sagen, dass das jetzt die Bayern hier die großen Erfinder sind. So läuft es in einem erfolgreichen Fußballverein. Aber es sind Leute jetzt am Hebel beim BVB mit Kehl. Und auch Sammer, die ja diese Saison neu dazugekommen sind, auch wenn Sammer jetzt nicht jeden Tag da am Signal Iduna auf dem Borsigplatz Latte Macchiato trinken. Aber die beiden haben sie ja neu dazugeholt und das sind alles Fußball-Sachverständige. Thema hatten wir ja gerade, ne, mit Guido Buchwald und Co. Aber Michi Zorc, den ich persönlich eher ziemlich scheiße finde, scheint ja guten Job zu machen. Der ist ja auch schon seit 1000 Jahren irgendwie da. Hat ja auch das transfermäßige Steuer in der Hand so beim BVB. Dann mit Aki Watzke, der scheint auch nicht ein ganz doofer zu sein. Und dann diese beiden Neuen. Das sind alles vier, glaube ich, nicht ganz doofe Fußball-Sachverständige. Und das Modell kenne ich natürlich auch von den Bayern, wo Rummenigge, Hoeneß und der Dresen kommt jetzt zwar nicht vom Fußball, aber ich glaube, finanziell macht dem keiner was vor. Das sind alles Leute, die auf ihren Positionen sich wirklich schon gut auskennen. Ich möchte jetzt bitte keinen Kommentar irgendwie zu Rummenigge und Hoeneß haben. Aktuell gehen die mir genauso auf den Sack wie jeder andere Hörer oder Fußballfan. Aber man kann nicht sagen, dass in der Zukunft bei denen jetzt alles scheiße liegt, bei den Bayern, mit den beiden an der Macht. Und da sehe ich so ein bisschen so kleine Parallelen beim BVB, dass sie da auf einem richtig guten Weg sind. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, was mir am meisten aufgefallen ist in der letzten Woche oder in den letzten 10 Tagen, um es mal ein bisschen weiterzumachen, ist für mich eine unglaublich positive Entwicklung in der Außendarstellung oder in der Wahrnehmung meinerseits von Kovac. Ich war ja nie so ein Fan von ihm und habe das alles manchmal auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, aber wie jetzt die letzten 2 Pressekonferenzen waren, die ich übrigens auch gesehen habe, weil ich habe ja FC Bayern TV in meinem Paket drin. Sei Dank. Ja, hey, ich muss mal ganz kurz reinreden. Die sind noch nicht ausgeschieden. Das war gerade Halbzeit. Ist Halbzeit. Weiß ich. So, das ist der Wahnsinn, ey. Da macht der einen Fußball-Podcast, weil es noch nie mal 2 Halbzeiten gibt. Auf jeden Fall sind die letzten Pressekonferenzen von Kovac wirklich richtig amüsant. Mhm. Ich glaube sogar, dass die PK und das Gewitter, was darum entstanden ist, ein Kovac in die Karten gespielt hat, schon in dem Moment, als sie noch gar nicht angefangen hatte. Weil Kovac ja mit dem Spruch rausgegangen ist, viel Spaß und so einem süffisanten Lächeln. Aha. Der wusste nämlich schon, was da passiert. Nein, wusste er nicht. Ja, es wird gesagt. Nee, es wusste der nicht. Ah, ja gut, okay. Wenn das Ricky confirmed ist. Ricky, du musst sagen, ich habe Informationen. Ich habe Informationen. Du hast eine Quelle. Er hat eine Quelle. Ja. Nee, soweit will ich nicht ersetzt. Sehen. Ich bin ersetzt. Aber er wusste wahrscheinlich schon, dass die jetzt hier sich... Weil was ich glaube, um das nochmal ganz kurz zu dieser Pressekonferenz zu sagen, ich glaube nämlich nicht, dass die da reingegangen sind in die Pressekonferenz und so vom Leder ziehen wollten, wie es Hoeneß gemacht hat. Weil ganz ehrlich, wenn der Hoeneß nicht dabei gewesen wäre, wäre das ja einfach eine relativ sachliche Nummer gewesen von Kalle Rummenigge. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so ausgeartet wäre, wenn nur Rummenigge da gesessen wäre. Und natürlich Salihamidžić ist... Rummenigge hat aber direkt mit dem Grundgesetz angefangen. Lasst mal das nicht so unter Das wurde aber erst so absurd, als dann als Uli Hoeneß gesagt hat, dass das Huren der Nat ein verdammtes Dreckschwein ein Hurensohn sei. Ja, so aber man muss das nicht... mit der Würde des Menschen beschreiben, wenn einer mal ein Profifußballer mal als Altherrenfußballer bezeichnet wird. Also das finde ich eine Sauerei. Die Würde des Menschen ist was anderes als das. Also, die haben Tierchen sein Possierchen. Nee. Bläschen. Mein Gott, das ist doch nicht normal heute. Also wenn wir jetzt gleich fertig sind, mache ich wieder genau Podcast. Sind. Nein, aber wo ich doch darauf hinaus wollte, ist, dass Kovac wirklich aber Pussierchen, wenn ich jetzt esse, viel geiler eigentlich. Ja, ja, jetzt brauchst du mich nicht wieder aufzubauen. Nö, dass du dich jetzt schlecht fühlst, das finde ich ganz geil, aber ich finde Pussy, also, Pussy? Hm? Auf jeden Fall glaube ich, dass Kovac aus der ganzen Sache echt gestärkt rausgeht und das merkt man in den Pressekonferenzen auch. Wie er antwortet, das war ja heute mit, glaube ich, oder war das gestern mit der Frage hier mit seinem Gegner mit dem Gegner der Bayern im DFB-Pokal. Und da haben sie ja darüber diskutiert, was unter haushoher Favorit und normaler Favorit stehen würde und so. Sowas finde ich richtig gut. Das finde ich gut, wenn Leute so miteinander umgehen. Das fand ich auch, ja. Ich muss sagen, dieses eine Meme, was da durchs Internet geisterte mit irgendwie diesen Drogen, mit Meth und Chris mit diesen ganzen Drogensachen da, weißt du, wie die Vorher- und Nachher-Bilder. Und dann Niko Kovac irgendwie Bayern darunter, ne? Ich muss ganz ehrlich gestehen, er sieht schon ziemlich fertig aus mit seiner kaputten Lippe da, mit seinem Bart. Kann er gerne machen, den Bart. Aber er sieht schon ein bisschen fertig aus. Rhetorisch war das jetzt auch nicht ganz astrein, was er da heute abgeliefert hat. Ich weiß, was du meinst mit haushoher Favorit, diese Pressekonferenz. Fand ich auch menschlich, fand ich sympathisch, fand ich gut. Aber er hat sich da oft verhaspelt und wirkte nicht souverän. Ich glaube schon, so dass bei Niko Kovac das so ein bisschen knuspert, da die ganze Situation. Eventuell ist das auch ein bisschen die Aufgabe. Ich möchte nicht zu viel sagen, weil zu viel impliziert auch immer so ein bisschen, das schafft er nicht. Sondern ich glaube, es ist momentan ein bisschen viel Arbeit für ihn, die er natürlich bewältigen kann. Das traue ich ihm zu. Aber er wirkt für mich ein bisschen situativ überfordert, möchte ich sagen. Ich glaube schon, dass er das bewältigen kann, aber er wirkt ein bisschen überfordert. Das muss ich wirklich sagen. Also ich muss unbedingt ein besseres oder ein anderes Mikrofon für was haben, weil unten meine Nachbarn kloppen sich gerade wieder und ich würde es so gerne übertragen. Ich habe gerade Tobis Twitter-Profil aufgerufen. Tobi. Uns ja hier diesen 4x11er-Podcast mitgeschenkt hat. Tobi 1681, das ist doch heute nicht mehr normal. Also wirklich jetzt, das ist mir aufgefallen, dass der bislang nur 16 Tweets rausgehauen hat. Ja. Und ich finde, da muss man wirklich mal jeden einzelnen jetzt hier vorlesen. Der erste Tweet, den er geschrieben hat, war @RickyPalm. Braucht er nicht. Der zweite war @RickyPalm. Mit deinem Penis an meiner Seite kann mir nichts passieren. Der dritte war ein Retweet vom Chris. Preparing for Olli Schulz. Der vierte war ein Reply auf Chris. Chris von welchem Jahr sind denn die? Sag mal bitte. 2012. Chris Enigma. Oh, jei. Brauchst du nicht. Selbst mit einem Glas kalter Milch wird der Abend groß. Viel Spaß. Der nächste. Das ist ein guter Mensch. Wieder ein Reply auf Chris. Chris Enigma. Siehst du? Und ich weiß es. Das ist ein typischer Tobi-Tweet. Und jetzt geht's weiter. Ja. Wieder an Chris. Ja. @Chris Enigma. Und ich weiß es. Ah, ja. Und der nächste Tweet von Tobi an Chris. Ja. @Chris Enigma. Ja. Und wie ich das weiß. Der nächste Tweet an Chris Enigma. @Chris Enigma. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist ja wie ein WhatsApp-Chat. Dann Tobi, @4Ecken2Elver. So wird aus Rudi Rüdiger. Keine Ahnung. Jetzt kommt der erste Tweet von Tobi, der nicht als Reply verfasst wurde. Antonio Rüdiger war, glaube ich, zu jung, oder? Das weiß ich nicht. Rudi Rüdiger weiß ich auch nicht. Aber jetzt, ich glaube, das geht eher um Podcast, Rudi. Haltet euch fest, der erste Tweet. Ach, stimmt, ja, das kann sein. Der erste Tweet, der von Tobi nicht als Reply verfasst wurde, sondern seit eigener erster Tweet, 3. Januar 2013. Er hat diesen Account, muss man dazu sagen, ein Jahr nur mit Replies gefüttert und nicht einmal selber getweetet. Nach einem Jahr schreibt Tobi Bäuerle. Frank Zander, Ausrufezeichen. Das ist, also das muss ich gleich mal mit dem Dieter-Account retweeten. Frank Zander ist der erste Tweet von Tobi Bäuerle und danach geht's weiter mit Julian Schieber sieht aus wie Jack Swagger. Oh ja, das weiß ich noch. Jack Swagger. Das weiß ich noch. Dann war das auch 2013? Ja, ja. Alter, aber da hat er erstmal 4 Monate Tweetpause gemacht nach Frank Zander. Hat erstmal den Hype runterkühlen lassen. Ja. So, dann kommt, los geht's. Was zum Teufel mache ich denn hier? Da hat er ein bisschen, das war, sag mal so, Active April, hieß es bei ihm damals. Da war expressionistisch veranlagt, ja. Ja, weil da gab es nämlich gleich 3 Tweets im April. Also zum einen, Julian Zieber sieht aus wie Sexbär. Dann los geht's, was zum Teufel mache ich denn hier? Und dann kam, das ist dir übrigens entgangen. Das ging aber wieder an mich. Ich, warte mal, Hashtag, ich fand es auch nur durchschnittlich. Nee, nur Durchschnitt. Ach, WrestleMania ist das. Okay. Oh. Dann hat er den Lichtspielhaus-Podcast angeschrieben. Mitte Juni 2013. Boah. @Lichttweethaus. Hab diese Woche beides gesehen und empfehle euch ganz klar World War Z. Sie. Superman Z, also hat er geschrieben. Er hat, ach so. Er hat Z geschrieben. Okay, den okay. Superman braucht kein Mensch. Den Superman braucht kein Mensch, das guck ist mal, auch ein Satz von Tobi. Damals den. Brauchte schon kein Mensch Superhelden. Ja. Siehst du? Den Superman, hat er gesagt. Superman. Ja, meinte er den neuen Superman-Film, mit der rauskam. So, dann war Schluss. Dann wurde 2 Jahre nichts mehr geschrieben. Es war absolute Funkstille. Bis zum 22. März 2015. Dann hat er sich wieder gemeldet mit folgendem Retweet. Bild.de, FC Barcelona, Real Madrid ab 21 Uhr im Livestream. Aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war wirklich eine große Sache zu der Zeit. Weil das war, glaube ich, der erste Livestream, den Bild so auf die Art und Weise übertragen hat. Und auch der letzte? Ja, das kann sein. So, und dann war wieder Ruhe, Puff. Über ein Jahr, keine Tweets, nichts. Es war absolut Totenstille um Tobi. Und dann kam er, der Retweet, der alle wieder auferweckte. Bei aller sportlicher Rivalität. Wir wünschen Marco Reus an der Stelle gute und vollständige Genesung. @Marco Reus, #SGE, Allee. Club Fans United. Ja, das ist, also wenn ihr mal wirklich einen coolen Twitter-Account followen wollt, @Tobi1681, Tobi mit I. Und ich würde mich freuen, wenn alle einfach mal den Frank Zander Tweet retweeten könnten. Ja. Er hat's verdient. Das ist hast der erste Tweet vom Tobi. Frank Zander. Hast du gerade gemacht? Ich habe retweetet und geliked. Nachdem wir die Herzen jetzt natürlich wahrscheinlich bald wegkommen, müssen wir noch alle schnell durchpanzern. So, und genau so machen wir das jetzt bei unseren Twitter-Accounts. Ich habe bisher 7793 Tweets abgesetzt. Das sind aber auch 6400 Messerfotos, die du rausgehauen hast. Ja, wollte ich gerade sagen. Messerfotos? Was sind denn Messerfotos? Na, von Call of Counter-Strike. Ach, Call of Counter-Strike, nee, da habe ich höchstens 5. Aber wenn wir schon gerade, also was wir dringend jetzt einführen, pass mal auf, für solche Sendungen wie heute, wo keiner richtig Lust hat und der eine einen Würmer im Kopf, da müssen wir eigentlich Twitter-Roulette machen. Das haben wir ja schon mal gemacht, Chris, kannst du dich vielleicht noch erinnern bei WhatsApp, das werden wir hier auch mal wieder rausholen. Aber es gibt noch eine relevante Frage, die wir kurz beantworten müssen, nämlich, ich habe eine neue Kategorie, auch die habe ich neu eingeführt, nicht nur Twitter-Roulette, es gibt jetzt auch die neue Kategorie Frage vom Storch. Also ich bitte jetzt darum, dass jede Woche... Aber müssen wir uns einen Einspieler überlegen. Damit ja, und zwar geht ja so... Gacker haben. Moment. Wie gackert ein Storch? Man. Ja, wie er macht halt. Stocke die Stock. Das ist auch eine doofe Frage. Also, ich weiß genau, was... Moment mal. Also... Das ist dann praktisch das offizielle Intro. Moment. Ich musste erstmal. Into the Music! Ja. Klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, klack, Storch! Klack, klack, klack, klack, Strauß! Storch! Piercing! Storch! Klack, klack, klack, klack, klack, Strauß! Storch! Piercing! Ich muss noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, alles gut. Klapperstorch. Klapperstorch! Ja, alles. Twitter-Kacke hier. Ich muss gestehen, ich hab den Storch gemutet, ja, weil diese ganzen Formel 1-Tweets kein... Ja, jetzt pass auf. Eigentlich. Patrick Storch fragt in die Runde. Hierüber würde ich gern was im Dietercast hören. Dembele, macht bei Barca derzeit die gleichen Faxen wie damals beim BVB und ja, scheint auf den Training Absprung... Was? Er ist zu spät zum Training gekommen, mehrmals. Das stimmt ja aber nicht. Hast ja wieder nur die Hälfte gelesen. Es ging doch darum, dass er nicht pünktlich beim Spiel war, beim Champions-League-Spiel war, beim Treffpunkt nicht anwesend. Oh, wie Kylian Mbappé. Das war doch das große Problem. Rabiot und Mbappé waren auf der Tribüne. Die kam erst, das passiert auch noch bei Leonardo Bitoncourt. Sag ich euch. Und also bei Trüst, Leonardo Trüst oder wie der hieß. Also das geht doch nicht bei der Kategorie Klapperstorch, dass man jetzt hier einfach dann irgendwelche andere Sachen. So, also ich fange nochmal an. Kommt noch mal die Klapperstorch, bitte. Oh, bitte auch nochmal Intro. Klapperstorch. Mach nochmal Intro. Und ich muss mir jetzt auch mal hier die Minute merken. Also wann wird geklappert? Ab 2:03, oder? Warte, das müssen wir jetzt mal hier genau. Also, ist ja auch schöne Musik. Also ab 2:10. Klapperstorch. Storch. Dance to the music. Tweet to the music. Nee, das passt nicht. Also Klapperstorch. So, hierüber würde ich gerne mal was im Dietercast hören. Dembele macht bei Barca derzeit die gleichen Faxen wie damals beim BVB und scheint auf den Absprung gegebenenfalls Ende der Saison. War es dumm von Barcelona, ihn zu verpflichten? Oder musst du so einen Spieler kaufen, trotz allem? Nein. Porto? Dumm, nein, aber das Heftige ist ja, dass ich Dembele in Dortmund gar nicht so stark empfand. Ja, aber einer der schwachen Spieler auch. Das nicht gerade, aber bei Barcelona zwischendurch wirklich extrem stark war. Ja, Anfang der Saison war er wirklich gut. Ich denke wirklich, dass das nicht dumm war, aber man hätte sich klar sein müssen, dass es, wenn nur das kleinste Steinchen dazwischen geworfen wird, es so bei diesem kleinen Kind wieder losgeht. Und dass man für solche Kleinkinder 120 Millionen und mehr bezahlt, zeigt, wo der Fußball mittlerweile ist. Ja, das Ding ist ja, dass es hieß ja gestern oder vorgestern, dass angeblich seine Berater um die Freigabe gebeten hätten für einen Wintertransfer. Aber das wurde inzwischen... Klopp will den wohl haben. Die Berater haben Barcelona gebeten, ihn im Winter transferieren zu dürfen, beziehungsweise dann halt Angebote einzuholen, sodass er im Winter gehen kann. Hieß es. Aber das wurde heute schon wieder dementiert. Also seht ihr, ich hab zwischendurch gehört, dass mit Paris schon Kontakt aufgenommen wäre, weil er dann wieder dass er dann zu seinen Kumpels Mbappé... Aber es macht ja wenig Sinn, den Spieler jetzt zu holen, auf die Bank zu setzen. Ja, aber das im Tauschgeschäft irgendwie mit Neymar und so weiter. Ja, das habe ich auch mal gelesen. Stimmt, du hast recht, das habe ich auch gelesen. Ja, mal gucken, wie das jetzt so wird. Aber ich finde, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass man so einen Transfer nicht tätigen muss. Also er hat halt seine große Chance gesehen, bei Barca zu spielen. Und die haben das, denke ich mal, eher als Schmeichlerei aufgefasst, dass der fast schon wegstreikt von dem Verein, nur um endlich beim großen FC Barcelona aufschlagen zu dürfen. Ich möchte eine sinnvolle und korrekte Antwort auf die Frage geben. Na dann bitte, ich habe nämlich doch keine, fällt mir gerade ein. Der BVB kann froh sein, dass sie den los sind für 115 Millionen. Ja, wenn er seine Leistung weiterhin so gebracht hätte, ohne diese Querelen, dann, das ist ja das Ding, dann hätte ich den natürlich auch gerne weiter behalten. Das ist doch vorprogrammiert gewesen. Jetzt ist er bei seinem Herzensverein, beim FC Barcelona, und er ernährt sich genauso scheiße, wie man hört, und ist genauso unpünktlich. Du willst mir doch nicht sagen, auch wenn es dieses Angebot aus Barcelona nicht gegeben hätte, dass es so hast geblieben wäre mit den Leistungen. Hast du gegessen? Wollte ich auch gerade fragen. Also, jetzt sag doch mal, der BVB kann wirklich froh sein. Kann wirklich froh sein, dass sie den für 115 Millionen abgegeben haben. Ja, gebe ich dir recht. Ja, die Aufstellung von Bayern kam gerade rein. Die müssen das ist ja so spannend. Das ist ja so spannend. Da spielen doch diese drei super Amateure. Ja, ne? Ja. Und heute habe ich den Doppelpack von Alfonso Davis gesehen. Ja, ich hab's eben auch in der Timeline durch dein Like gehabt. Es ist ja unfassbar. Ist dein Spitzname wirklich Fonsi? Fonsi. Oh, geil. Wie von Happy Days, ja. Der Fonsi. Ja. Ja, er Fonsi. Trägt auch Lederjacke und kann mit einem Schlag auf die Musicbox sie anmachen. Nur die Älteren werden sich daran erinnern. Also, Renato Sanchez spielt. Mhm. Wagner spielt. Und es spielt natürlich keiner von diesen Supertalenten. Ah, schade. Keiner. Nicht beim VfB einer. Trainieren auch aktuell 3 Jugendspieler mit. Also da könntet ihr vielleicht am Freitag was ganz Großes sehen bei Eurosport. Ich freue mich so sehr, dass das Spiel am Freitag ist, weil diese Berichterstattung, da freue ich mich schon wieder drüber. Eurosport ist, also ich kann euch jetzt verraten, ich schaue mir die Spiele, die schaffe ich meistens nicht, weil ich echt einpenne. Freitag ist der härteste Arbeitstag immer in der Woche für mich. Da arbeite ich bis um 19 Uhr, nicht 9. 19 Uhr ist was anderes als 9, oder? Ja. Und, kommt daran, in welcher Zeitzone man lebt. Ja, da bin ich mir selber nicht so sicher. Und dann komme ich nach Hause und dann gucke ich Matze Sammer an, wie er die Welt erklärt, bin glücklich, gehe duschen und dann gehe ich mit Laptop ins Bett und penne in der Regel so Mitte der ersten Halbzeit ein. Und dann wache ich auf, am nächsten Morgen klappt das Laptop wieder auf und dann sehe ich meistens wirklich genau die Szene als Standbild, zu der ich eingeschlafen bin. Das motiviert mich für eine neue Woche, weil ich mir so denke, die Zeit ist stehen geblieben in dem Moment, wo ich einschlafe. Toll. Ja. Vielleicht ist das so ja auch so. Ich meine, vielleicht ist das ja auch so. Das weiß, weiß das schon. Du, ja, du weißt mir mal das Gegenteil. Ja, so, also auf jeden Fall freue ich mich darauf. So, cool. jetzt Dieter der Woche und dann gehen wir nach Hause. Ja. Ja. Ja. Weil es ist heute, also heute ist auch wirklich. Also ist schön. Darf ich gut, dann mal jetzt Twitter-Roulette. Ich möchte kurz einen Sendungstitelvorschlag machen. Dieter unplugged. Denn das war's heute wirklich. Wir haben uns entblößt. Ich verstehe deine Sendungstitel nie. So wie neulich Fußball. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, weil du dumm bist. Ja, das bringt ja trotzdem jetzt uns beide nicht weiter. Das stimmt wohl. Also ich habe ja immer noch der senile Imperator. Habe ich hier als Sendungstitel auch noch zur Auswahl. Ja, finde ich auch gut. Dieter unplugged, oder? Dieter unplugged, was hat denn das? Wir haben doch alle Stöpsel drin. Naja, weil wir heute einfach unplugged sind. Wir podcasten wir sind doch gar nicht in einer emotionalen Tropfsteinhöhle. Was? Das ist einfach alles so entblößt bei uns heute. Das stimmt doch gar nicht. Na, bei mir aber schon, stimmt das. Sag hast mal, hast du untenrum nichts an? Pocho? Ja. Chris hat beim Dieter der Woche verloren. Ja, also ich muss ja sagen, das war ja unglaublich spannend. Ich habe ja hier wirklich mit F5 drückend gesessen und habe gedacht, ich schaff's noch. Ja, jetzt errate ich dir mal was. Mhm. Mein Bild, was ich da ausgesucht habe. Ja. Das ist kein Zufall. Okay. Das beschreibt die komplette Situation. Das ist auch super. Ja, diese Situation, die du da siehst. Pratzo ist mehr oder weniger völlig von der Socke, dass Uli Hoeneß das Ding gewonnen hat. Aber Uli sitzt natürlich da und weiß, warum er es gewonnen hat. Am Ende ist immer noch der Account-Inhaber derjenige, der hier die Ergebnisse bestimmt. Und du hättest noch 1000 Leute finden können, die Bratzo Salihamidzic drücken. Es wäre immer bei diesem Prozentstand geblieben. So. Pech für dich, ja. Glück für mich. Twitter-Roulette. So. Jetzt muss ich mal gucken, mit welchem Twitter-Account. Sollen wir das mit unseren Followern machen? Ja, bitte. Aber ich muss kurz noch mal eine Frage aus dem Chat beantworten, wie ich Red Dead Redemption 2 finde. Ich habe es leider erst ein Stündchen spielen können. Hast du 70 Euro bezahlt? Nee, 60. Und dann noch nicht mal gespielt. Gibt es schon für 45? Ja, habe ich auch gelesen. Alter, ich gucke mir dazu Let's Plays an. Du kannst nicht sagen, dass du ein Stündchen gespielt hast. Ich habe es gespielt und ihr wisst gar nicht, wovon die Welt überhaupt redet gerade. So, ich habe es ein Stündchen gespielt am Sonntag. Und ich muss sagen, mein fachjournalistisches Auge erkennt natürlich, dass dieses Spiel technisch das mit krasseste ist, was ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Aber die erste Stunde, diese ersten beiden Missionen, die ich gespielt habe, haben mich noch nicht so abgeholt. Das ist der erste Mensch, von dem ich das gehört habe. Das erste Spiel, seitdem ich diese blöde Nintendo habe, oder was es ist, dass ich Sega. Neu also beim Erscheinen mir beinahe gekauft hätte. Aber dann habe ich gesehen, ich habe noch Life is Strange. Ja, brandaktuell. Und dachte mir, das Spiel erstmal fertig. Das Before the Storm oder den zweiten Teil schon jetzt? Nee, den oder ersten natürlich. Ich kaufe keine Spiele. Du weißt es doch immer, wenn solche Spiele bei PlayStation Plus rauskommen, dann bin ich bedient. Ich habe seit Ewigkeiten, also das letzte Spiel, was ich gekauft habe, war GT Sports. Sonst habe ich nichts gekauft in der letzten Zeit, weil ich einfach immer mit diesen PlayStation Plus Titeln genügend Zeit verbringen kann. Destiny 2, Madman, dann hatte ich Madman. Mad Max meint er. Ach so, stimmt. Madman. Madman, das Spiel. Du hast Samba, so viele Würmer im Kopf Madman. Im Moment. Ja, es ist unglaublich. Madman, das Spiel, fand ich schön. Nee, warte mal, was war denn das jetzt hier für ein Titel, den ich Beyond Two Souls. Nee, war das das? Nee. Beyond Two Souls war auch, ja. Und Heavy Rain war auch. Nee, das war nicht so schön. Das hat mir nicht so gut gefallen. Beyond Two Souls, genau. Beyond Two Souls habe ich fertig gespielt. Ja, es war machen jetzt Leute, gleich Feier. Es ist auch, mein ganzer Mund ist voller Rotz und alles. Also es ist, ich bin völlig überlastet, glaube ich. Wird Zeit, dass Halloween ist. Ja. Ach, leck mir mal Arsch. Jetzt hier Dieter der Woche. War mega spannend. 0-3 ich muss als erstes machen, ne? Warte mal, ich muss mal gucken, ja, die Prozente. Oh, jetzt habe ich auch, das nehme ich nochmal neu auf. Komm, wir fangen nochmal an. Ja, leck mir am Arsch. So. Greetings! Herzlich willkommen zu Dieter heute in altbekannter Truppenstärke. Ja, hello. Poccio aus dem wunderschönen Grevenbruch. Wie geht's? Super. Cool. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Chris, wir wollen heute gar nicht lange drum rumreden. Wir gehen direkt in Medias Res. Dieter der Woche ist angesagt. Da gab es ja wirklich ein Kopf-an-Kopf-Duell. Ich möchte dir nicht nachtreten, aber dadurch, dass du den letzten Platz belegt hast mit Cristiano Ronaldo, bitte ich dich, einfach mal die spannende Situation aus deiner Sicht zu schildern, denn ich denke, auch du wirst diesen Zweikampf zwischen Brazzo und Uli mit Spannung verfolgt haben. Ja, das ist richtig, Ricky. Schön, dass du mich darauf ansprichst. Ich habe ehrlich gesagt gar nichts notiert. Wen nimmst du denn da? Vor der Sendung hatte ich mir überlegt, beim Dieter der Woche, wer nimmst du? Und ich habe einfach mal gedacht, halt, Chris, du bist noch nicht bei der neuen Nominierung. Da müssen wir noch mal kurz zurückrudern. Es geht natürlich hier noch um den Dieter der Vorwoche. Wir müssen erstmal auswerten. Du weißt doch, wie es ist. So ist das bei uns. Ich denke jetzt nur noch von Spiel zu Spiel und ich bin in einer Ergebniskrise und versuche mich selber zu motivieren, da wieder rauszukommen als Serienmeister, als Erfolgsmensch. Ja, die Zeiten sind dann vorbei. Fällt es mir wirklich sehr, sehr schwer. Der erste FC Kaiserslautern der Podcast-Szene bist du inzwischen. Genau, ich bin das Kaiserslautern, aber mein 98 wird kommen, Ricky, das kannst du mir aber glauben. Ich dachte, das war schon mit diesem Zwischenhoch, das du mal hattest dir in der Saison. Nicht? Ja, also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Jetzt müssen wir erstmal sagen. Ich glaube, es sind muskuläre Probleme. 43%. Uli Hoeneß 45%. Pest und Cholera, sagt man dazu, glaube ich. Poccio, wie nimmst du die erneute Niederlage auf? Ich kann auf diese erneute Niederlage auf eine Art und Weise reagieren. Dir geht's doch selbst nicht besser als Wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, dann habe ich das gut gemacht. Ja, also. Stimmt. Da muss ich wirklich mal sagen, da habe ich wirklich gute Leistungen gebracht. Finde ich auch. Nichtsdestotrotz habe ich am Ende des Tages verloren und erzähle einfach nächste Woche die gleiche Scheiße. Dankeschön. Am Ende war es dann doch wieder mein Pick. Mensch. Champ, der zweite Champ nach Taifun Korkut. Jetzt Uli Hoeneß. Chris, meinst du, dass da ein ähnliches Desaster drauf folgt? Wie Ich will's hoffen. Taifun Korkut ereilt hat? Ich will's hoffen. Wir werden sehen. So, jetzt kommen wir zur Nominierung der neuen Dieters der Woche. Abzustimmen morgen Mittwoch 15.30 Uhr geht's los @DieterCast. Das ist ein Twitter-Account mit lustigen Tweets rund um den Fußball. Also schaut mal vorbei, morgen 15.30 Uhr, Mittwoch, Halloween, 31.10. So, habe ich ein bisschen Bums hier in der Stimme. So, jetzt geht's los. Festhalten, denn der Chris haut bestimmt wieder einen raus. Chris, wer ist denn dein Dieter der Woche? Also, da ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht habe und ich mir jetzt einfach denke, ich muss über den Kampf auch wieder zurück in den Erfolg finden. Seid ihr beide cool damit, wenn ich einfach Arschloch sage? Nee, das darfst du nicht mehr. Nach neuen Regeln ist das nicht möglich. Es muss bebilderbar sein, Chris. Das sind leider hier die Regeln. Also, du müsstest dann vielleicht sagen, das kleine Arschloch, das wäre für mich persönlich noch okay. Du könntest auch sagen, das große Arschloch, aber dann würden wir alle denken, du würdest wieder Uli Hoeneß nominieren. Und du könntest natürlich auch dir was Vernünftiges überlegen. Okay, dann nehme ich Poccio. Nee, das hatten wir schon. Dann nehme ich Paysex. Will kein Champ sein. Moment. Paysex. Er kann natürlich Pott schon wieder nehmen, denn es gab schon mehrere Doppelnennungen. Nee, bei diesem ich muss es dann auch wirklich sagen, ich möchte aber auch das Thema noch mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, wenn wir in Bremen sind, wir müssen wirklich 2 Tage da wahrscheinlich, 2 Abende verbringen. Einmal natürlich das Fußballspiel. Gott, oh Gott. Und dann müssen wir unsere Sauf-Shisha-Tour machen. Die müssen wir auf jeden Fall machen. Oh. Und wir müssen auf jeden Fall auch Potschos Pornotour machen. Also eins sage ich euch jetzt schon, Alkohol werde ich nicht konsumieren, das geht nicht. Ich werde aber mit Sicherheit mal das ein oder andere Flötchen rauchen, gar keine Frage, da bin ich dabei. Ich habe meinen Aufsatz mir schon bestellt bei bestelldeinaufsatz.de, genau. Und da geht's dann los. Ich habe ich habe einen Liter der Woche. Ja. Es ist nicht Pocho. Ich versuche noch einmal den Anlauf mit, ich versuche noch einmal die Emotionen des Hörers zu kitzeln und ich nehme den Doppelpass. Der Doppelpass wird nominiert von Chris. Das ist natürlich eine würdige Nominierung, wie ich finde, eine wunderschöne Nominierung. Freue mich auch schon wieder, wie das bebildert wird. Pocho! Ja! Was ist mit dir los? Alles gut. Ich musste gerade auch noch mal ein bisschen, wie du es nanntest, Bums in die Stirn bringen, aber ich glaube, dass ich mit meiner Art und Weise hier langsam zu reden, mit dem Hintergrundwissen, dass du irgendwie schnell weg willst, hier viel mehr Sympathien ernten kann. Das Folgende ist ein lange überlegter Pick zum Dieter der Woche. Das Problem dabei ist, dass dieses Thema in dieser Sendung schon aufgegriffen worden ist, aber mir dieses in der Präkonferenz nicht mitgeteilt wurde, wodurch denn mein Pick zum Dieter der Woche gegebenenfalls etwas seltsam oder kurzfristig überlegt klingt. Aber nein, so ist es nicht. Ich habe mir die ganzen Tage jetzt schon Gedanken darüber gemacht, weil es halt so passiert. Und darum ist mein Tipp natürlich der, dass wir oder dass ich in dem Falle Usama Dembele zum Dieter der Woche. Osama Dembele. Ja. Der war richtig gut. Ja. Nominiere. Vielen Dank. Osama Dembele, stark. Ja, wird natürlich mit einem kompletten Namen eingetragen. Pocho, das ist ein guter Pick. Osama bin Dembele, du hast recht. Ja, habe ich euch schon von dem wahnsinnigen tollen Jux-Lied erzählt, das damals geschrieben wurde, als Osama bin Laden ertränkt wurde, muss man ja sagen, von Navy Seals, nachdem er erschossen wurde, aber das muss man auch noch dazu sagen. Da gab es die tolle Strophe, auf Osama bin Ladens Anrufbeantworter kommt jetzt, bin gerade nicht da, bin baden. Humbleweed. Pocho. Der tolle Moment an Comedy ist, dass man auch mal im richtigen Moment die Fresse hält. Das mag bei Comedy so sein. Es gibt immer wieder diese Momente, wo ich mir denke, dass Ricky und ich uns wirklich schon irgendwie humoresk oder menschlich irgendwie schon kennen. Ich habe mir gedacht, schade, dass Pocho jetzt einfach den Moment zerstört mit seinem Tumbleweed. Einfach Ruhe wäre das Schönste, wäre der Applaus. Ich schäme mich in keinster Weise. Mir ist übrigens auch aufgefallen, dass wir wirklich, also zumindest wir zwei, Chris, spezieller sind. Weil ich habe mir die letzte Folge von Zeugen Jehovas, wie heißen die denn nochmal hier, der Schiedsrichter-Fußball-Podcast. Colinas Erben, stimmt. Zeugen Jehovas war was anderes. Zeugen Jehovas, der Schiedsrichter-Talk. Und der eine lacht ununterbrochen über überhaupt nicht lustige Witze von dem anderen. Also für mich nicht lustige Witze. So, dass es wirklich anstrengend wurde. Obwohl ich inhaltlich diesen Podcast natürlich gut finde. Aber gut, mein Pick. Auch ich habe mir lange Gedanken gemacht. Und ich bin natürlich jetzt langsam... Bei mir dreht langsam, sich alles. Das habe ich jetzt gerade so dermaßen nicht verstanden, was das sollte. Es dreht sich heute ist, bei alles mir dreht grad. Sich auch alles heute. Also heute ist wirklich eine ganz, ganz merkwürdige Ausgabe. Dark das ist Performance. Ist mir von Anfang an nicht leicht gefallen, diese Sendung zu finden. Ich habe kurz vor der Sendung onaniert. Es könnte sein, dass es damit was zu tun hat, dass ich einfach... Das erste Mal heute? Ja, weil man muss ja den Moment ausnutzen, wenn Frau und Kind nicht zu Hause sind. Naja, hast gut, aber noch um die Uhrzeit das erste Mal. Was ist mit dir los? Was? Was? Wie oft holst du dir am Tag einen runter? 3-mal. Quatsch, jetzt echt? Dreimal, so wie Matthew McConaughey das in Wolf of Wall Street. Sag doch mal jetzt ehrlich. Jetzt gibt's keine popkulturelle Reminiszenz oder so. Pocho, dreimal am Tag. Wenn ich frei hab? Na, also, kannst du denn nicht einfach ja oder nein sagen? Du da? Was guckst du denn da? Nee, das ist doch gar nicht so wichtig. Ich will wissen, wann. Morgens, mittags, abends oder ja, vor dem Essen oder was? Eher danach. Achso, nee, Zähne putzen und dann ein Wichsen oder was? Mhm. Gehört halt dazu, nee. Ne? Ist halt so, wenn man alleine wohnt. Ja, es ist schon... Was ist da, hast du da nicht mal manchmal eine Wunde am Schniepel? Nein. Ja, oder nimmst du immer irgendwie so Vaseline? Oder? Nee, gar nicht. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass wirklich Menschen das andauernd machen. Gar nicht. Also ich bin ja gut geschmiert. Schniepel. Sendungsname. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also wenn ich mir dreimal am Tag einen Klopper und das über mehrere Tage hinweg, ja. Da habe ich aber Wundstellen am Schniepel. Wie oft, egal. Nee, vergiss es. Nee, ist egal. Na, jetzt komme ich aber auf jeden Fall zu meinem Dieter. Jetzt, wo es interessant wurde, meine Güte. Ja, ist der Pocho, der wird immer prüder, habe ich das Gefühl. Prüdini nenne ich den auch. Aber morgens, bevor du zur Arbeit gehst, oder wie? Nee, also das ist mir dann doch ein bisschen früh. Auf Arbeit? Hast du dir schon mal im Aldi-Lager Also ich war nicht umsonst anderthalb Jahre mit einer Azubine zusammen, ne? Wieso? Weil du dir immer einen runtergeholt hast? Hat die zugeguckt? Nö, aber verstehe jetzt nicht. Hat die zugeguckt? Genau. Sagen wir es so, es gibt Tage, da ist man auch alleine geplant. Und wenn ich den Plan mache, war ich dann halt mit ihr geplant. Hast du es im Kühlhaus gefickt oder was? Nicht im Kühlhaus, nein. An der Kasse. Nein, da musstest du extra bezahlen. Ja. Hinter dem, weißt du, wo er das gemacht hat? Hinter diesem Gitter, wo die sonst die Zigaretten liegen. Und dann Mr. Wasser, dann bekommt der Begriff Piep schon eine ganz andere Bedeutung. Ja, Pocho auch. Schön. Piep. Ach, das ist schön gewesen. Ja, Mensch, die Sendung wird immer besser. So, jetzt komme ich zu meinem Dieter, aber wirklich der Woche. Ja, also ich habe lange überlegen müssen. Nee, stimmt gar nicht. Ich wusste es direkt am Montag. Aber wenn man so sieht, ist es, ach Mann, ich nehme Patrick Wasserzieher für seinen Quatsch da. Erstmal, wenn ich einen erwachsenen Mann mit einer Harry-Potter-Brille sehe, drehe ich sowieso völlig durch. Das ist für mich einfach nicht mehr zu ertragen. Und dann diese ollen Zippel da auf dem Kopf. Was soll denn diese Scheiße, um Himmels Willen? Ja, ja. Mach doch den Rotz weg. Jeder erkennt, dass du keine Haare mehr hast. Da lässt er da 5 Grashalme auf dem Kopf und möchte irgendwie besonders cool rüberkommen mit dieser ollen Schwachsinnsbrille, die er vorher dem Verfassungsminister da geklaut hat. Also das ist doch wahnsinnig bescheuert, wie der Typ rumrennt. Und dann... Der eigentliche Grund, warum ich ihn nominiere, ist wirklich die Art und Weise, wie er sich mittlerweile auch angewöhnt hat, Leute zu interviewen. Ich habe das Gefühl, dass sie bei Sky nur noch populistische Interviews versuchen zu führen und immer möglichst Schlagzeilen produzieren wollen. Ich hatte mal das Gefühl, dass der Wasserzieher an sich ein guter Moderator und auch Interviewer war. Also ich fand ihn als bis diese Szene mit dem Kaffee kam. Mit dem Kaffee? Es gibt eine Szene, da lief die Kamera weiter und da hat er jemanden herzitiert, der ihm seinen Kaffee umrührt. Was? Nein! Das ja, gibt's doch bestimmt bei Deine Röhre, oder? Guck das mal bei Deine Röhre. Ja, so. Guck mal bei Deine Röhre. Mach ich. Das, was? Bitte schick mal Link. Kann ich Wasserzieher, Kaffee. Hier ist es schon. So. Ja. 38 Sekunden. Wir hören rein. Ja. Stille. Kannst du einmal umrühren, bitte? Das ist toll, danke. Einfach umrühren. So. Nein. Das ist ein Fake. Nee. Der hat sich original den Kaffee umrühren lassen. Ja. So. Patrick für Norman. Drogba spielt tatsächlich nicht. Das wurde schon spekuliert, aber jetzt müsste man irgendwie... Ey, dass das einer macht. Oh, nee. Also okay, also allein dafür könnte man ihn ja schon nominieren. Darf ich einen Vorschlag machen? Heute ist der Dieter unplugged. Wir hören es alle. Dann nehme ich Thomas Helmer, dünnes Patrick Wasserzieher und vielleicht kann ich noch mit einem Nacktfoto von mir selber Pocho dazu überreden, dass er Bontorra nimmt. Nee, dann nehme ich eher Helmer. Bontorra will ich nicht nehmen. Ja, gut, dann macht es aber keinen Sinn. Stutenbissigkeiten wieder los hier. Nee, wenn er das voll macht. Könnt ihr nicht einfach, nee, das geht hier Dieter der Woche. Jeder sagt sein Dieter und wenn du das, wenn aber du das hier machst, dann machen wir einen Sonder-Dieter daraus irgendwann. Ja, da machen wir einen Sonder-Dieter. Kannst ja auch drüber abstimmen lassen. Jetzt macht ihn ja alles so kompliziert. Es ist sowieso schon schwierig, meine Gedanken hier zu ordnen. Ich nehme Doppelpass-Potsch und nimmt den er genommen hat, weiß ich schon gar nicht mehr und du nimmst einen Wasserzieher. Dempele. So, den Wasserzieher Dempele, für sein Quatsch-Interview mit Enrico Herrlich. Das und mit dem Kaffee. Das ist ja fürchterlich. Das geht mir überhaupt nicht mehr aus dem Kopf mit dem Kaffee. Das ist eine Ansage, ne? Da hat der Typ gesagt, kannst du mal den Kaffee umrühren? Nur einfach umrühren. Was? Also, das gibt's doch gar nicht. Sag mal, worüber wird denn da im Chat gelacht? Pimmelpocho, Wundwurst? Oh, hier kommt's. Ich muss es noch kurz mit in die Sendung nehmen. Dein Ticket für Freitag, Enrico. Ja. Das ist eine Drohung. Es gibt noch Tageskarten, wird mir hier vom VfB übermittelt. Das Schwimmbad. Lieber Enrico. Das Schwimmbad. Es gibt noch ein Restkontingent an Karten für unser Heimspiel gegen die Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag um 20.30 Uhr. Starte mit uns und hoffentlich, was? Starte mit uns und hoffentlich einen Punktgewinn für den VfB ins Wochenende. So. Man will gar keinen Sieg mehr, man will nur einen Punktgewinn, ja? Ein Punktgewinn. Tatsächlich. Ja. Das ist wie bei dieser Friendship oder Love Chip Werbung. Alle 7 Minuten verliebt sich ein Single. Punktgewinn. Ja? Pocho, also das ist ja. Das ist investigativ, oder? Ja, das stimmt. Moment. Zwischen den Zeilen, Pocho. Schnüffelpocho ist, war das wieder. Ja, das war der Schnüffelpocho. Schnüffelpocho. Der Wundschnüffelpocho. War noch nie wund. Ja, der doch. Mann hat, also, der Mann hat viele Namen. Ich bin schon mal wund, wenn ich neue, tolle Frauen kennenlerne. Aber der Mann mit den vielen Namen. Schnüffelpocho, Schnüffelpocho. Also diesen Skandal, Pocho. Ach, das ist doch ein Quatsch hier mit diesem Internet. Willst du das jetzt schon aufdecken, oder was? Komm, SDR, hau raus. Ruf an. Rufen recht an. Ah ja, sicherlich. Dietrich könnte ich anrufen, wenn du willst. Da habe ich die Nummer noch hier. Ja, selbst schon. Oh, aber da müsstest du die ganze Zeit bitte so schwäbisch. Nee, das kann ich wie nicht. Sagt man, was sagt dumm. Man zu reden bei euch? Dumm. Dumm labern. Stuttgarter sagt man. Schwäbisch, Schwatze, ne? Schwatze sagt man doch. Schwätze. So, genau, Schwatze. So. Schwätze sagt Mopocho. Wie hieß denn dieser Friend Scout? Friend Scout. Nee. Da wurde die alle 7 Minuten verliebt sich ein Parship. Parship. Natürlich kennst du Kocho. Der Kocho. Kocho. Die Kockshow. Die Kockshow. Die Kockshow. Oh, was ein guter Titel. Und übrigens am Wochenende, wisst ihr Bescheid, UFC 230, wa? Ist gut. Ja, holt mich gar nicht ab. Doch, das Co-Main-Event holt mich ab. Aber dieses Derrick Lewis, den könnt ihr euch nachschieben, die beiden Dicken da. Klatsch ich weg. Jetzt schreibe ich Punktgewinn und dann Punktgewinn, Fragezeichen. Punktgewinn, Fragezeichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist schlimm heute, wa? Nee, ich finde die Sendung wirklich großartig. Ich finde das großartig, weil genau das menschlich das macht ist. Das. Nicht nur Mensch, es macht dich zu dem Menschen, der du bist. Ein wunderbarer Mensch. Ein toller Mensch. Kototronik, das gibt's doch gar nicht. Ich stehe da auf dem Kopf geistig. Also, Kototronik. Ja, Kototronik, genau. Ich sag's gar nicht, weil der Titel wahrscheinlich viel zu kompliziert zum Aussprechen ist, dass ich das jetzt hier noch über die Bühne bringen würde. Ich überlege gerade, wie ich diesen geistigen Lapsus bis morgen oder spätestens übermorgen für die neue SDR-Folge wegbekomme. Wahrscheinlich jetzt, wo ich beim Rasenfunk mal Gast sein durfte und bei nur der HSV-Pod. Vielleicht hat sich mein Gehirn gedacht, nö, reicht. Alles raus, was. Ach. Es ist nur noch Produkt Nummer 3 für dich hier. Oder 4 vielleicht sogar nach SDR. Vielleicht 5 sogar, weil mein OTB wieder mit dem Irren aus Wien. Ja, das wär toll. Mach das doch nochmal. Mach das doch nochmal, wo man wirklich nach 5 Minuten in jedem Podcast merkte, boah, der hat keinen Bock mit dem zu übertragen. Punktgewinn. Lieber Pocho, es gibt noch ein Restkontingent an Karten, nicht, dass ich jetzt was falsch gelesen habe, für unser Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Freitag. Starte mit uns und hoffentlich einem Punktgewinn für den VfB ins Wochenende. Einem Punktgewinn. Punktgewinn, Fragezeichen. Bin immer noch da. Was soll ich denn sagen? Wir sind noch da, ja. Punktgewinn, Fragezeichen. Oh Gott, so ein Tweet zu erstellen. Du kannst ja schreiben, Punktgewinn, Fragezeichen, über einen Sieg wird beim VfB so überhaupt Sieg nicht mehr nachgedacht. Ich auch nicht Nein sagen. Das ist mir zu lieb. Es muss knallen. Wird über einen Punktgewinn überhaupt nicht mehr nachgedacht? Was habt ihr für ein Problem? Ihr Arschficker. Weiß ich doch nicht. Jetzt weiß ich's. Punktgewinn, Fragezeichen. Mir reicht schon ein Tor. Sieg. Ein Tor. Auch nicht gut. Okay, dann dauert es halt noch länger. Punktgewinn, Fragezeichen. Fangen wir erstmal mit einem Sieg an. Nee. Wie wäre es mit einem Sieg? Ausrufezeichen, ja. Fragezeichen. Ja, das ist gut. Warte mal, muss ich nochmal nachdenken kurz. Nee, das ist auch wieder so, oder so schreiben so dicke VfB-Fans. Es muss Räuber-Podcast-mäßig sein. Wir sind ja auch ein Räuber-Podcast. Punktgewinn. Punktgewinn. Ich halte mich vielleicht auch zu lange an den Punktgewinn auf. Punktgewinn. Wenn man ein Wort ganz oft sagt, klingt es ganz komisch, ne? Punktgewinn, ja. Fragt man sich, wer darauf gekommen ist. Also, Punktgewinn. So nennen wir das jetzt, wenn jemand einen Punkt gewinnt. Punktgewinn. Punktgewinn? Stimmt. Wenn man es ganz schnell sagt, könnte man in Thailand vielleicht damit sogar was im Essen bestellen. Punktgewinn. Das ist richtig. Punktgewinn. Vielleicht ist das auch die Begrüßung unter Brüdern und nicht Schwestern, sondern nur unter Brüdern. Punktgewinn. Ah, diesen Tweet, den müssen wir jetzt hier noch zum Ende bringen. Punktgewinn? Fragezeichen. Gibt's keine Siege mehr in Stuttgart? Nee, das ist zu sehr Potsch, du bist einfach zu nett. Das muss. Das ist zu das sehr muss, wo man so denkt, oh, sowas. Punktgewinn. Du Nutte. Punktgewinn. Zu mehr seid ihr nicht mehr fähig, Fragezeichen. Ja, Pocho. Das fällt mir so an dir. Du bist einfach so normal. So normal? Ja. So 0815 würdest du. Nee, das habe ich nicht gesagt. Okay. Punktgewinn. Ich mache mir noch eine Zigarette an. Das ist eigentlich genau wie beim Bus. Wenn du auf den wartest und dir eine Zigarette anmachst, dann kommt der Bus garantiert. Und ich glaube, du kommst auf deinen Tweet jetzt, während ich mir die Zigarette anmache. Aber Chris hilft ja auch nicht mehr. Nee, Chris hilft nicht mehr. Chris Was ist steht denn für Punkt? Für Punkte? Marienkäfer. Marienkäfer. Marienkäfer. Punktgewinn. Dann fehlen ja nur noch 2 zum Marienkäfer. Werden für euch Siege schon kategorisch ausgeschlossen? Irgendwie sowas musst du jetzt schreiben. Punkt. Siege werden schon ausgeschlossen, oder wie? Ja, irgendwie sowas, ja. Punktgewinn. Wenn du jetzt noch einmal Punktgewinn sagst, dann. Ja, okay. Say Punktgewinn once again! Welcher Film? Say what again? Ja. Na, komm. Man in Black. Nee, komm! Wer es als erstes im Chat sagt, kriegt von mir nix. Say what again? Punktgewinn. Scheiße, ich lösche den Tweet, komm. Say what again? Punktgewinn. Oder soll ich einfach nur Punktgewinn, Fragezeichen, Sieg, Ausrufezeichen? Das ist aber ja, das ist natürlich sehr populistisch schön. Nee, das find ich aber wirklich, das ist Rasenfunk. Stimmt, das ist aber auch Rasenfunk. Ja, das ist ekelhaft. Stimmt. Okay, Punktgewinn. Könnt ihr nicht mehr siegen? Ihr Nutten? Fragezeichen, ist das besser? Ach, eh mal mit euren. Ah, Perfekt. Guck mal, der Marc weiß es direkt. Sehr gut. Sag mal. Pulp Fiction war es. Pulp Fiction. Punktgewinn? Pulp Fiction. Okay, jetzt habe ich es. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin. Pulp Fiction. Bald kommt Once Upon a Time in America, ne? Oder Once Upon a Time einfach nur? In Hollywood? Wie hieß denn? Heißt der neue Tarantino-Film? Das der über Dings hier, über Polanski ist alter da. Ja, genau, über die Channel Tatum. Über Channing Tatum. Channing Tatum. Über Channing Tatum. Oh, genau. Den finde ich ja schön. Großer ja. MMA-Fan. In Hollywood, ja, Mark. Punktgewinn, Pulp Fiction, Alter. So, Once Upon a Time in America gibt's ja schon, ne? Wäre auch doof. Ich kann euch noch sagen, ich habe die zweite Staffel Fargo angefangen. Ich fand ja die erste Staffel Fargo großartig. Habt ihr die beide gesehen? Nein. Ja, ihr habt nicht die erste Staffel Fargo geguckt? Nein. Halb. War nichts. Also, Pocho ist ja, glaube ich, großer Tarantino-Fan, oder? Ja, richtig. Das ist doch aber Coen-Brüder. Jetzt hör mal auf. Ja, Moment. Nicht den Film. Ja. So, Aber ich finde schon, dass diese Fargo-Serien, Staffeln, schon so ein Pulp Fiction oder beziehungsweise so ein Tarantino-Touch haben. Ja, guck ich mir an. Ja. Also, ich kann dir sagen, wenn, also es ist egal, ob du... Also ich habe jetzt 4 Blocks, 2 Folgen geguckt, ist nichts für mich. Kann ich nicht gut, gucken. Dann guckst du, guck aber mal Fargo erst die 2. Staffel an, weil die haben miteinander nichts zu tun, die Staffeln. Also das sind immer neue Geschichten, die da erzählt werden. Okay, ähnlich wie bei True Detective. Ja, Detective. Oder wie bei Alf. Wie bei Alf, genau. Da ist ja auch einmal Alf vom Mars und einmal... Alf, ich muss wieder das Foto sehen. Das hängt hier bei mir am PC, meine Tochter. Im Spind hängt das. Nee, aber jetzt pass auf. Die zweite Staffel Fargo ist. Da geht die Tür auf, hängt das Altbild mit dem kleinen Pimmel. Das ist so süß. Und da freut sich Mickey immer. Ja, das ist ein Hintergrundbild auf dem dicken iPhone. Mich erinnert Alf immer an eine Katze. Ich weiß auch nicht, warum. Also auf jeden Fall, die zweite Staffel Fargo lege ich dir ans Herz. Ist schon so, geht schon ein Stück weit in die Tarantino. Also so. Ich freu mich viel mehr auf die 2. Staffel American Gods, die auch schon angekündigt ist. Habt ihr da die 1. Staffel geguckt? Nee, das habe ich noch nie gehört. Wie heißt das? Super gut. American Gods. Ist das eine Amazon-Serie? Ja. Ah, okay, dann kann ich sie ja nicht gucken. Hast du echt kein Prime? Nein, ich brauche das nicht. Ich habe wirklich noch nie den Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ich kriege jetzt nicht 30 € zusammen für die Versandkosten. Also ich habe immer irgendwie was auf der Liste, was ich da noch mit dazu schmeiße und dann passt's. Ja, ich habe das. Ich hab das. Jetzt 30 € für die Versandkosten. Nein, wenn du kein Prime hast, musst du ja unter 30 € immer Versandkosten bezahlen, wenn du was bestellst. Ja, mag sein. Ich bezahle seit Jahren keine Versandkosten mehr, ja. Ja, aber ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da an Mehrwert hätte. Also, weil ich brauche nicht noch mehr Serien, weil ich komme ja schon bei Netflix gar nicht mehr zurecht. Das ist mein Problem hauptsächlich. Also, mein Tipp für euch für nächstes Jahr ist die Serie Velvet Buzzsaw. Da freue ich mich drauf. Da müsst ihr mal die Augen aufhalten. Ja, ich glaube, der Marc auch gerade gehört, oder? Ja, das war, ich hab noch nie was von gehört. Schon wieder eine neue Serie. Das ist ja Wahnsinn. Erstmal geht Game of Thrones zu Ende. Schlimmste Ausgabe meines Lebens. Das ist ein Film, Mann, Pocho. Du hast doch gar keine Ahnung. Ja, siehste. Ich fand das heute fürchterlich. Boah. Ich fand's nicht schön. Ricky, sei doch nicht so depressiv, so kurz vorm Auflegen. Ja. Dann mache ich mir wieder Sorgen, weißt du, dass ich alles kaputt gemacht hätte. Ich gebe mir morgen bei STR mehr Mühe. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.